Der Sündenpfuhl von Karl Kraus. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Der Sündenpfuhl von Karl Kraus. Die bürgerliche Gesellschaft besteht aus zwei Arten von Männern, aus solchen, die sagen, irgendwo sei eine Lasterhöhle ausgenommen worden, und solchen, die bedauern, die Adresse zu spät erfahren zu haben. Die Einteilung hat den Vorzug, dass sie sich auch in einer und derselben Person vollzieht, weil nicht Gegensätze der Weltanschauung, sondern nur Umstände und Rücksichten für die Wahl des Standpunktes maßgebend sind. Man würde aber fehlgehen, wenn man glauben wollte, dass die Sittlichkeit und die Sinnlichkeit ruhig nebeneinander wirken. Sie greifen vielmehr ineinander und sind unaufhörlich damit beschäftigt, ihre Kräfte gegenseitig zu steigern und ihr Objekt zu vergrößern. Jetzt sind es gerade 1908 Jahre, dass dieser eifersüchtige Kampf zweier Lebensprinzipe andauert, in welchem die Entrüstung sich an der Begierde und die Begierde an der Entrüstung nährt, in welchem die Welt immer moralischer wird, je unsittlicher, und immer unsittlicher, je moralischer sie wird. Es würde am Ende gar keine Lasterhöhlen mehr geben, wenn sie nicht ausgehoben würden, denn bis zu dem Zeitpunkt, da eine ausgehoben wird, ist sie ein Asyl des bürgerlichen Friedens. Die Phantasie wälzt sich auf Lotterbetten, und die Sittlichkeit ist die Enttäuschung darüber, dass es kein Laster gibt. Sie schließt die Augen vor einem Sündenpfuhl, und wenn sie ihn sehe, würde sie sich mit Recht über Langeweile beklagen. Sie wendet sich von Abgründen der Unmoral, deren Gähnen eine ansteckende Wirkung hat. Das bisschen Laster, das hin und wieder in deutschen Gegenden zustande kommen mag, ist nur eine Folge der übertriebenen Gerüchte, die darüber verbreitet werden. Um nicht zu weit hinter ihrem Ruf zurückzubleiben, tut die Unsittlichkeit manchmal so, als ob sie da wäre. Die Blamage ist noch immer groß genug, wenn an den Tag kommt, was da an den Tag gekommen ist. Nur Staatsanwälte und Bohemien glauben an das Laster. Wenn irgendwo in einem separierten Zimmer zwei Leute gesessen sind, so muß nicht die Bibel gelesen worden sein. Aber aus der Beobachtung, dass das Zimmer versperrt war, geht auch noch nicht hervor, dass eine schwarze Messe gelesen wurde. Nur das Dunkel, das heutzutage über eine gottgefällige Handlung gebreitet wird, hat diesen Glauben genährt. Man ahnt gar nicht, wie sündenrein das Leben verliefe, wenn die Moral nicht Anstoß nehme. Seitdem ich einmal gehört habe, wie eine Unschuld vom Lande durch die Bemühungen einiger Idealisten aus einer Lasterhöhle der Großstadt gerettet und der Familie zurückgegeben wurde, und seitdem ich weiß, was dann weiter geschah, wie das Mutterauge sie doch erkannt und der Vater zur Blutschande überredet hat, und wie sie sich am andern Tag aus den Familienbanden in die Lasterhöhle rettete, die nichtsnutzige Person, seitdem weiß ich, wie berechtigt der Abscheu vor dem Laster ist. Ach, die Perversität des Lebensgenusses zeigt uns in Haus und Gesellschaft ihre abschreckendsten Formen und schafft das Bedürfnis, von Zeit zu Zeit in ein Bordell zu gehen und sich wieder daran erinnern zu lassen, dass Reinheit des Empfindens ein unverlierbares Gut ist. Und wo kommt denn noch heute, in dieser Welt des Zerfalls, die bürgerliche Gesittung zu ehren, wenn nicht bei den paar Kupplerinnen? Um ihretwillen müsste Sodom vor der Zerstörung bewahrt bleiben. Sie haben sich in die Bresche gestellt und standhaft der Unmoral gewehrt, die aus der Familie, aus Schulen und Klöstern in die Bordelle einzudringen drohte. Aber sie trotzen auch der Verleumdung. Diese behauptet, dass ihre Häuser sich die vornehme Abgeschlossenheit zunutze machen, um erotischen Vergnügungen als Schauplatz zu dienen. Soll man sie ernstlich gegen einen Vorwurf verteidigen, der der verdorbenen Phantasie der bürgerlichen Gesellschaft entstammt? Die Kupplerinnen dienen einer schlichten Naturnotwendigkeit, die den ethischen Vorzug hat, dass sie die Beteiligten nicht für das ganze Leben aneinander gekettet und wenigstens nach ihrer Erledigung jeden nach seiner Fasson selig werden lässt. Sie gewähren der Erotik, die eine abgefeimte Betrügerin an der Natur ist, keinen Unterschleif. Sie servieren die Hausmannskost ohne Gewürze. Sie weisen mit Entrüstung jede Extravaganz zurück, die vom horizontalen Pfad der Sitte abweicht. Wir leben ein jammervolles Dasein der Illusionen, und nur bei den Kupplerinnen ist Wahrheit. Selbst ihre Lügen wurzeln in der Realität und sind noch immer verlässlicher als unsere Einbildungen. Sie teilen die Erscheinungen des Lebens in schwarz und blond ein, oder in groß und klein, oder in stark und schlank. Sie haben eine Ästhetik, die in jedem Seminar tradiert werden könnte. Ihr Haus ist in allen Beziehungen das Abbild einer entschwundenen sozialen Ordnung. Die Welt ist vom Wahn der Gleichheit beherrscht. Hier gibt es noch Klassengegensätze. In der Welt kann der Unterschied zwischen einer Adeligen und einer Bürgersfrau mit Geld überbrückt werden. Hier bezeichnet das Geld die Rangstufe, und keine adelige Gesinnung vermöchte den sozialen Abstand zwischen zwei Kupplerinnen wettzumachen. Aber die Kupplerinnen sind nicht nur ein Kitt des gesellschaftlichen Lebens, das in der Zeit Unrast zerfällt. Sie sind auch eine Staatsnotwendigkeit, an deren Erhaltung die höchstgestellten Personen ein Interesse haben. Und es gibt politische Gemeinschaften, mit denen man eher mit dem Paragraph 14 regieren kann, als ohne die Frau Löwy. Und da man diese auch dringender braucht als einen voreiligen Staatsanwalt, der es auf ihren Hausfrieden abgesehen hat, so kann es geschehen, dass sie ihn in der Karriere überflügelt. Eine soziale Schädlichkeit der Kupplerinnen wäre überhaupt nur in ihrer Geneigtheit zu erblicken, das Risiko der gesetzlichen Strafe zu ein bisschen Ausbeutung zu benutzen. Aber man wird nicht sagen können, dass sie mehr Wucher treiben, als unbedingt notwendig ist, um sich in der bürgerlichen Gesellschaft zu behaupten. Solange die Kupplerinnen den Staat nicht um die Steuer betrügen, liegt kein Grund vor, ihre Ehrenrechte anzutasten und ihnen etwa auch jene Titel abzuerkennen, die zu führen sie berechtigt sind. Denn manchmal nennen sie sich Doktorin, Professorin, Rätin oder dergleichen und heben sich schon dadurch von den vulgären Gelegenheitsmacherinnen ab, die infolge schlechter Geschäfte fortwährend eine Verfolgung zu gewärtigen haben. Tatsächlich gelangen manche Kupplerinnen zu hohem Ansehen und bringen es zuweilen sogar zu einer präsidierenden Stellung in einem Verein zur Bekämpfung des Mädchenhandels. In jedem Zweig der sozialen Hilfstätigkeit sind sie vertreten, und als einmal an eine die Frage gestellt wurde, was denn ein halbwüchsiges Mädchen bei ihr zu suchen habe, meinte sie, zu Hause werde das Kind nur verdorben, weil die Mutter Liebhaber empfange, und auf die Frage, ob die Abwesenheit des Mädchens zu so später Stunde nicht dennoch auffällig sei, hatte sie die selbstbewusste Antwort: »Erlauben Sie, mein Herr, die Mutter weiß doch, wo das Kind ist.« Als sie später verhaftet wurde, war das Bedauern allgemein. Sie hatte viel für die Witwen und Waisen getan, und kein Polizist war unbeschenkt von ihrer Schwelle gegangen. Man fragte sich dann auch mit Recht, seit wann es Sitte sei, Wohltäterinnen bei Nacht und Nebel ins Gefängnis zu bringen. Es war ein Ausnahmsfall. Die Polizei ist doch schadenklug geworden und hütet sich in der Regel vor den früher so beliebten Missgriffen. Es mag noch hin und wieder vorkommen, dass statt einer anständigen Frau eine Kupplerin belästigt wird, aber der Schrei der Entrüstung, der dann jedes Mal durch die Öffentlichkeit geht, mahnt die Behörde zur Vorsicht. Es versteht sich von selbst, dass die meisten Kupplerinnen Schutzpatroninnen der Kirchen ihrer Heimat sind und das Geld, das sie durch ihre wohltätige Wirksamkeit verdient haben, gemeinnützigen Zwecken wieder zukommen lassen. Der künstlerische Geschmack und der religiöse Sinn des deutschen Hauses, in der bürgerlichen Gesellschaft vielfach durch Snobismus und Heuchelei entstellt, finden sich nur noch bei ihnen vertreten.

Ich sprach noch unbefangener, um das seltsame Gefühl loszuwerden, aber es blieb und nahm zu an Deutlichkeit, bis mir endlich klar wurde, dass das Geräusch nicht in den Ohren selbst war. Zweifellos, jetzt wurde ich sehr bleich. Aber ich redete noch eifriger und mit erhobener Stimme, doch das Geräusch wurde lauter, und was konnte ich tun? Es war ein leises, dumpfes, schnelles Geräusch, ein Geräusch wie das Ticken einer Uhr, die man mit einem Tuch umwickelt hat. Ich rang nach Atem, und dennoch, die Beamten hörten es noch immer nicht. Ich sprach schneller, heftiger, aber das Geräusch wuchs beständig. Ich stand auf und redete gereizt und zornig, meine Stimme war schrill und ich gestikulierte wild, aber das Geräusch wuchs beständig. Warum gingen sie denn nicht? Ich lief mit wuchtigen Schritten auf und ab, als ob mich die Reden der Männer in Wut gebracht hätten, aber das Geräusch nahm fortwährend zu. O Gott, was konnte ich tun? Ich schäumte, ich raste, ich fluchte. Ich ergriff den Stuhl, auf dem ich gesessen, und kratzte damit auf den Dielen hin und her, aber das Geräusch erhob sich über alles und nahm fortgesetzt zu. Es wurde lauter, lauter, lauter, und immer noch plauderten die Männer freundlich und lächelten. War es möglich, dass sie nicht hörten? Allmächtiger Gott! Nein, nein, sie hörten, sie argwöhnten, sie wussten, sie trieben Spott mit meinem Entsetzen. Das war es, was ich dachte, und das denke ich noch. Aber alles andere war besser als diese Pein. Alles war erträglicher als dieser Hohn. Ich konnte dies heuchlerische Lächeln nicht länger ertragen. Ich fühlte, dass ich hinausschreien musste oder sterben. Und jetzt, wieder, horch! Lauter, lauter, lauter, lauter! Schurken, kreischte ich, verstellt euch nicht länger! Ich bekenne die Tat, reißt die Dielen auf, hier, hier! Es ist das Schlagen dieses fürchterlichen Herzens! Ende von Das schwatzende Herz. Aufgenommen von Biggie Kaul. www.bixart.de Anekdote aus dem letzten preußischen Kriege von Heinrich von Kleist. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Christian. Anekdote aus dem letzten preußischen Kriege von Heinrich von Kleist. In einem bei Jena liegenden Dorf erzählte mir auf einer Reise nach Frankfurt der Gastwirt, dass sich mehrere Stunden nach der Schlacht, um die Zeit, da das Dorf schon ganz von der Armee des Prinzen von Hohenlohe verlassen und von Franzosen, die es für besetzt gehalten, umringt gewesen wäre, ein einzelner preußischer Reiter darin gezeigt hätte, und versicherte mir, dass, wenn alle Soldaten, die an diesem Tage mitgefochten, so tapfer gewesen wären wie dieser, die Franzosen hätten geschlagen werden müssen, wären sie auch noch dreimal stärker gewesen, als sie in der Tat waren. »Dieser Kerl«, sprach der Wirt, »sprengte, ganz von Staub bedeckt, vor meinen Gasthof und rief, »Herr Wirt!« Und da ich frage, »Was gibt's?« »Ein Glas Branntewein«, antwortet er, indem er sein Schwert in die Scheide wirft. »Mich dürstet!« »Gott im Himmel«, sag ich, »will er machen, Freund, dass er wegkömmt? Die Franzosen sind ja dicht vor dem Dorf.« »Ei was«, spricht er, indem er dem Pferde den Zügel über den Hals legt. »Ich habe den ganzen Tag nichts genossen.« Nun, er ist, glaube ich, vom Satan besessen. »He, Liese«, rief ich, »und schaff ihm eine Flasche Danziger herbei, und sage, da, und will ihm die ganze Flasche in die Hand drücken, damit er nur reite.« »Ach was«, spricht er, indem er die Flasche wegstößt und sich den Hut abnimmt. »Wo soll ich mit dem Quark hin?« Und »Schenke ein«, spricht er, indem er sich den Schweiß von der Stirn abtrocknet. »Denn ich hab keine Zeit.« »Nun, er ist ein Kind des Todes«, sag ich. »Da«, sag ich, »und schenk ihm ein. Da, trink er und reit er. Wohl mag's ihm bekommen.« »Noch eins«, spricht der Kerl, »während die Schüsse schon von allen Seiten ins Dorf prasseln. Ich sage, noch eins? Plagt ihn? Noch eins, spricht er und streckt mir das Glas hin. Und gut gemessen, spricht er, indem er sich den Bart wischt und sich vom Pferde herab schneuzt. Denn es wird bar bezahlt. Ei, mein Seel, so wollt ich doch, dass ihn... Da, sag ich, und schenk ihm noch, wie er verlangt, ein zweites. Und schenk ihm, da er getrunken, noch ein drittes ein. Und frage, ist er nun zufrieden? Ah, schüttelt sich der Kerl, der Schnaps ist gut. Na, sagt er und setzt sich den Hut auf. Was bin ich schuldig? Nichts, nichts, versetz ich. Pack er sich, in Teufels Namen, die Franzosen ziehen augenblicklich ins Dorf. Na, sagt er, indem er in seinen Stiefel greift, so soll's ihm Gott lohnen. Und holt aus dem Stiefel einen Pfeifenstummel hervor und spricht, nachdem er den Kopf ausgeblasen, schaff er mir Feuer. Feuer, sag ich, plagt ihn. Feuer, ja, spricht er, denn ich will mir eine Pfeife Tabak anmachen. Ei, den Kerl reiten Legionen. Hey, Liese, ruf ich das Mädchen. Und während der Kerl sich die Pfeife stopft, schafft das Mensch ihm Feuer. Na, sagt der Kerl, die Pfeife, die er sich angeschmaucht, im Maul. Nun sollen doch die Franzosen die schwere Not kriegen. Und damit, indem er sich den Hut in die Augen drückt und zum Zügel greift, wendet er das Pferd und zieht vom Leder. Ein Mordkerl, sag ich, ein verfluchter, verwetterter Galgenstrick. Will er sich in Henkers Namen scheren, wo er hingehört? Drei Chasseurs, sieht er nicht, halten ja schon vor dem Tor. Ei, was? Spricht er, indem er ausspuckt und fasst die drei Kerls blitzend ins Auge. Wenn ihrer zehn wären, ich fürcht mich nicht. Und in dem Augenblick reiten auch die drei Franzosen schon ins Dorf. »Bassa Manelka!« ruft der Kerl und gibt seinem Pferde die Sporen und sprengt auf sie ein, sprengt, so wahr Gott lebt, auf sie ein und greift sie, als ob er das ganze hohenlohische Korps hinter sich hätte an, dergestalt, dass, da die Chasseurs, ungewiss, ob nicht noch mehr Deutsche im Dorf sein mögen, einen Augenblick wieder ihre Gewohnheit stutzen. Er, meiner Seel, ehe man noch eine Hand umkehrt, alle drei vom Sattel haut, die Pferde, die auf dem Platz herumlaufen, aufgreift, damit bei mir vorbeisprengt und »Bassa Terentetem« ruft und »Sieht der wohl, Herr Wirt« und »Adies« und »Auf Wiedersehen« und »Ho, ho, ho, ho, ho, ho«. »So einen Kerl«, sprach der Wirt, »habe ich Zeit meines Lebens nicht gesehen.« Ende von Anekdote aus dem letzten preußischen Kriege. Über die Freundschaft von Matthias Claudius. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im März 2009. Von der Freundschaft von Matthias Claudius. Ich habe dir in der vorigen Lektion Feindschaft erklärt und wie man dazu gelangen könne und wann ein ehrlicher Kerl sie nicht scheuen müsse. Heute von der Freundschaft. Von der spricht nun einer, sie sei überall, der andere, sie sei nirgends, und es steht dahin, wer von beiden am ärgsten gelogen hat. Wenn du Paul den Peter rühmen hörst, so wirst du finden, rühmt Peter den Paul wieder, und das heißen sie denn Freunde. Und ist oft zwischen ihnen weiter nichts, als dass einer den andern kratzt, damit er ihn wieder kratze, und sie sich so einander wechselweise zu Narren haben. Denn, wie du siehst, ist hier, wie in vielen andern Fällen, ein jeder von ihnen nur sein eigener Freund und nicht des andern. Ich pflege solch Ding, Holunderfreundschaften zu nennen, Wenn du einen Holunderzweig ansiehst, so sieht er fein, stämmig und wohlgegründet aus, schneidest du ihn aber ab, so ist er inwendig hohl und ist so ein trocken, schwammig Wesen darin. So ganz rein geht's hier freilich selten ab, und etwas Menschliches pflegt sich wohl mit einzumischen, aber das erste Gesetz der Freundschaft soll doch sein, daß einer des andern Freund sei. Und das zweite ist, daß du's von Herzen seist und Gutes und Böses mit ihm teilest, wie's vorkömmt. Die Delikatesse, da man den und jenen Gram allein behalten und seines Freundes schonen will, ist meistens Zärtelei. Denn eben darum ist er dein Freund, daß er mit untertrete und es deinen Schultern leichter mache. Drittens, lass du deinen Freund nicht zweimal bitten. Aber wenn's Not ist und er helfen kann, so nimm auch du kein Blatt vors Maul, sondern gehe und fordre frisch heraus, als ob's so sein müsste und gar nicht anders sein könne. Hat dein Freund an sich, das nicht taugt, so mußt du ihm das nicht verhalten und es nicht entschuldigen gegen ihn. Aber gegen den dritten Mann mußt du es verhalten und entschuldigen. Mache nicht schnell jemand deinen Freund. Ist er's aber einmal, so muß er's gegen den dritten Mann mit allen seinen Fehlern sein. Etwas Sinnlichkeit und Parteilichkeit für den Freund scheint mit zur Freundschaft in dieser Welt zu gehören. Denn wolltest du an ihm nur die wirklich ehr- und liebenswürdigen Eigenschaften ehren und lieben, wofür wärst du denn sein Freund? Das soll ja jeder wildfremde, unparteiische Mann tun. Nein, du mußt deinen Freund mit allem, was an ihm ist, in deinen Arm und in deinen Schutz nehmen. Das Granum Salis versteht sich von selbst, und daß aus einem Edlen kein Unedles werden müsse. Es gibt eine körperliche Freundschaft. Nach der werden auch zwei Pferde, die eine Zeitlang beisammenstehen, Freunde und können eins des andern nicht entbehren. Es gibt auch sonst noch mancherlei Arten und Veranlassungen. Aber eigentliche Freundschaft kann nicht sein ohne Einigung, und wo die ist, da macht sie sich gern und von selbst. So sind Leute, die zusammen Schiffbruch leiden und die an eine wüste Insel geworfen werden, Freunde, nämlich das gleiche Gefühl der Not in ihnen allen, die gleiche Hoffnung und der eine Wunsch nach Hülfe einigte sie, und das bleibt oft ihr ganzes Leben hindurch. Einerlei Gefühl, einerlei Wunsch, einerlei Hoffnung einigt. Und je inniger und edler dies Gefühl, dieser Wunsch und diese Hoffnung sind, desto inniger und edler ist auch die Freundschaft, die daraus wird. Aber, denkst du, auf diese Weise sollten ja alle Menschen auf Erden die innigsten Freunde sein? Freilich wohl. Und es ist meine Schuld nicht, dass sie es nicht sind. Postskript: Es gibt einige Freundschaften, die im Himmel beschlossen sind und auf Erden vollzogen werden. Ende von der Freundschaft. Die beiden merkwürdigsten Tage aus Sigmunds Leben. Von Ludwig Tieck. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Kalinda. Die beiden merkwürdigsten Tage aus Sigmunds Leben. von Ludwig Tieck. Es war schon gegen Abend, als sein Wagen vor dem Gasthofe stillhielt und ein junger Mensch munter und fröhlich herausstieg, um sich vom Wirt ein Zimmer einweisen zu lassen. Es entstand ein Laufen im ganzen Hause, Treppe auf und nieder, um Licht und Feuerung zu besorgen. Alle Schritte hallten fünffach von den großen Gewölben wider. Man führte den Fremden auf sein Zimmer und ließ ihm Wachslichter auf sehr eleganten Leuchten da. Und Herr Siegmund merkte aus allen Zeichen, daß er hier zwar in ein vornehmes, aber gewiß sehr teures Wirtshaus geraten sei. »Mag's doch«, sagte er ganz laut, indem er mit zuversichtlichen Schritten in seinem Zimmer auf und ab ging und flüchtig die englischen Kupferstiche betrachtete, »ich bin morgen vielleicht schon rat, und alle Sorgen für die Zukunft sind gehoben.« Er sah aus dem Fenster. Es war auf der Gasse noch ziemlich hell, und selbst hell genug, um ein allerliebstes Gesichtchen im gegenübersteckenden Hause zu bemerken, das aufmerksam nach ihm hinübersah. Seine Augen begegneten ihren freundlichen Blicken, er grüßte endlich, und sie dankte verbindlich. Der zukünftige Rat sah bei so guten Vorbedeutungen die Stadt mit sehr günstigen Augen an. Er träumte sich 100 angenehme Abenteuer und sah es sehr ungern, als sich die Schöne von ihrem Fenster zurückzog und er nur noch hinter ihren Vorhängen das Licht bemerkte, das sehr oft seine Stelle veränderte und bald näher zum Fenster, bald weiter zurückgesetzt ward. Er ließ ebenfalls die Vorhänge herunter. Der Ofen wärmte das Zimmer nur wenig, und da er von dem Fahren noch eine gewisse Unruhe im Körper verspürte, so nahm er die Lichter, verschloss die Stube und bestellte unten in der Küche, dass er zum Abendessen zurückkommen würde. Es wurde ziemlich spät gegessen, und er hatte daher zum Spaziergehen noch Zeit genug. Siegmund liebte nichts so sehr, als aufs Geratewohl die Straßen einer fremden Stadt zu durchkreuzen, bald hier, bald dort zu verweilen und die mannigfältigen wunderbaren Eindrücke in seine Seele aufzunehmen, die die fremden Gegenstände, die unbekannten Häuser in ihm erregten. Es war ein angenehmer Herbstabend. Allenthalben stand der Rauch des Abendessens über den Häusern und vermischte sich mit dem Dunste des feuchten Herbstnebels, der tauend in den Gassen niedersank. Der Mond fing eben an, die Dämmerung gelb zu färben, und aus den Fabriken kehrte jauchzend der Schwarm der jungen und alten Arbeiter nach Hause. Mädchen durchstreiften Arm in Arm die entfernten Gassen und plauderten laut durcheinander, um die vorübergehenden jungen Leute aufmerksam zu machen und desto leichter ein interessanteres Gespräch mit diesen anzuknüpfen. Kleine Jungen balgten sich, und die Bettler summsten ihre Bitten dreister der Eilenden nach. Siegmund labte sich an den abwechselnden Gestalten. Er stand oft still und sah durch ein niedriges Fenster in die sparsam erleuchtete Stube, deren Schein so anlockend und deren Enge von der Lampe schwarz geräucherte Wände so abschreckend waren. Die Familien der Handwerker saßen um runde Tische und verzehrten froh und lebhaft kauend ihr Abendbrot. In anderen Stuben saß ein emsiger Alte beim Haspel und zählte aufmerksam seine Umwälzungen, um morgen ihr gesponnenes Garn abzuliefern. Oft stand Siegmund still, wenn er in der Ferne auf den Fluren der Häuser ein Licht wahrnahm und die hin und her schießenden Schatten, oder wenn sich eine Tür unter dem Schal einer lauten Klingel eröffnete und der Hausherr mit vielen Bücklingen einen Besuch entließ, der mit einer ehrbaren Laterne nach Hause schritt. Siegmund las bei solchen Wanderungen das ganze menschliche Leben gleichsam kursorisch. Er dachte sich in jede Familie hinein und erinnerte sich seiner frühesten Kinderjahre, wo ihm in trüben, regnigten Nächten der Schein des Lichts aus den Häusern immer wie ein Feenland gewinkt hatte. Er bestieg in seinem poetischen Taumel endlich noch den Wall der Stadt und sah nun auf der einen Seite dunkel flimmernde Lichter, ein dumpfes Geräusch von Wagen und Stimmen durcheinander, die sich ablösenden Wachten und das Schlagen der Glocken, Häuser hinter Bäumen versteckt und der Abendwind, der dem rasselnden Laube nachsuchte, einen Kahn auf dem kleinen Flüsse. Auf der anderen Seite das freie Feld mit Nebelwolken, mit fernen Hügeln und Wäldern, Bauern, die nach Hause fahren, Mühlen, die ihren einförmigen Takt im kleinen Wasserfall unermüdet wiederholen, Stimmen, von denen er nicht wusste, wo sie hingehörten, wandernde Vögel. Als er so alle die einzelnen zerstreuten Gemälde in ein einziges in seiner Phantasie sammelte, so war er mit sich und seinem Schicksale außerordentlich zufrieden. Er dachte sich sein künftiges Leben hier recht schön, und es befiel ihn unter seinen Hoffnungen nur die dunkle Beklemmung, die sich fast jeglichem Mensch in fremden Gegenden nähert. Siegmund überließ sich seinen Träumereien und ging immer in verkehrten Richtungen, wie sie der Zufall ihm bot. Er überließ sich gern einer unbestimmten Ahndung, um sich mühsam aus kreuzenden Wegen herauszufinden, und am Ende musste er gewöhnlich doch zum Fragen seine Zuflucht nehmen. Die Szenen in den Straßen hatten sich jetzt sehr geändert. Aus den Wirtshäusern tönte Musik und stampfender Tanz. Die Fenster klirrten von fröhlichen Gelächter. Schattenspielleute zogen orgelnd und singend durch die Straßen und kontrastierten seltsam mit den heiligen Liedern, die aus manchen unerleuchteten Dachstuben herunterwinselten. An manchen Orten wurden gesangt, Bettler lehnten betrunken an den Ecken und nahmen jetzt das Mitlied übel, das sie noch vor kurzem erfleht hatten. Die Grazien wandelten einsamer und stiller, und viele waren in männlicher Begleitung. Nur aus den vornehmen Häusern rauchten die Schornsteine noch und bewölkten den Mond. Eben wollte sich Siegmund nach seinem Gasthofe erkundigen, als er ein lautes Gezänk durch die stille Straße schallen hörte. Es machte ihn aufmerksam, und er ging dem kreischenden Tone nach. Auf der steinernen Treppe eines kleinen Hauses stand ein ältlicher, wohlgekleideter Mann in einem Winkel und schien in das Haus zu wollen. Eine alte Weiberstimme versagte ihm den Eingang. »Und Sie wissen ja ein für allemal, dass Mamsel nichts mit Ihnen zu sprechen hat«, rief es zu wiederholten Malen kreischend aus dem Hause heraus. Der alte Mann hatte aber immer wieder die Klingel in der Hand und machte mit gedämpfter Stimme neue Vorschläge, von denen die Alte nichts wissen wollte. Die Kapitulation währte eine geraume Zeit, und Siegmund, der hier eine lustige Szene aus seinem komischen Stücke zu sehen glaubte, konnte sich am Ende nicht mehr halten, sondern fing an, überlaut zu lachen. Der alte Mann sah sich brummend um und ging dem Lachenden hart vorüber nach Hause. Dieser erkündigte sich nun nach seinem Gasthofe, und die Reihe, ausgelacht zu werden, war jetzt an ihm, denn er stand dicht davor. Das Haus, vor welchem die merkwürdige Kapitulation vorgefallen war, war dasselbe, aus welchem in der Dämmerung das allerliebste Mädchengesicht herausgesehen hatte. Er ging in das Wirtszimmer, wo man schon stark mit Essen und politischen Gesprächen beschäftigt war. Es war gerade um die Zeit, als Dumouriez sein Heer verlassen hatte, und dieser Schritt den Verstand und die Imagination aller Leute beschäftigte. Man schrie und eiferte, um ihn zu verteidigen oder zu verdammen. Es wurde seine Gesundheit getrunken und an einer anderen Stelle auf ihn geflucht. Ein Spieler schalt ihn niederträchtig und sprach mit Enthusiasmus von den hohen Pflichten der Vaterlandsliebe. Ein Gelehrter, der kürzlich einen Traktat über die römischen Silbenmasse herausgegeben hatte, bewies, dass Dumouriez den ganzen Feldzug ohne die nötigen taktischen Vorkenntnisse unternommen hätte. Ein anderer sprach mit Verachtung von ganz Frankreich und war schon halb betrunken, das arme Land, hatte ihm in seinem eigenen Wein Waffen wieder sich in den Mund gegeben. »Aber, meine Herren, der Präsident ist völlig meiner Meinung«, rief ein kleiner, untersetzter Mann hinter dem Tische hervor. »Sehr natürlich«, antwortete der Spieler, »weil Sie immer seiner Meinung sind.« Die ganze Gesellschaft lachte, und der kleine Mann ward rot. Er wollte zu verstehen geben, dass er dem Präsidenten gar manches über die Zeitläufte unter den Fuß gebe, allein er fand kein Gehör. Je näher er die Parallele zwischen sich und dem Präsidenten zog, je deutlicher war es den Zuhörern, dass er nichts als ein Echo seines Gönners sei, und manche spielten ziemlich handgreiflich darauf an, dass er nur durch sein Widerhallen eine einträgliche Stelle suche. Der Mann ward immer hitziger und röter und wandte sich vorzüglich mit seinen schutzsuchenden Blicken an Siegmund, dem die Verlegenheit des aufgelaufenen Gesichts wehe tat und der deswegen eine kleine Pause benutzte, um die Rechtfertigung des Kleinen über sich zu nehmen. »Muss man denn, meinen Herren, immer nur Vorteil suchen?« fing er an, »wenn man der Meinung eines klugen, angesehenen Mannes beitritt? Soll man ihm der Höflichkeit, der Freundschaft, ja seiner eigenen Überzeugung zum Trotz nur stets widersprechen, bloß um der Welt zu zeigen, dass man unabhängig von ihm leben könne? Nur der Egoismus kann in allen Schritten Eigennutz entdecken. Und warum soll ich auch nicht die unschädliche Schwachheit eines Vornehmens auf eine unschädliche Art benutzen dürfen? Wir sind selbst gegen unsere vertrausten Freunde nie ganz aufrichtig, wir geben ihnen manches zu, wovon wir nicht überzeugt sind, wir behalten in den herzlichsten Stunden eine gewisse Lebensart bei, wir schonen ihre Schwachheiten, um sie nicht gegen uns aufzubringen, und damit sie wieder andere Schwächen an uns übersehen. Hanc venium damus petimusque vicissim. Schön, rief der Mann aus, der den Traktat geschrieben hatte. Schade, dass Sie ein Sophist sind und für Sophistereien einen Spruch des redlichen Horatii zitieren. Machen wir es in unserem ganzen Leben anders? Fuhr Sigmund fort. Und machen sich wohl die edelsten Menschen Vorwürfe darüber? Wer gibt der Mühle das Recht, einem Wasserfalle sein Mühlenrad unterzustellen, so daß die Wellen, statt frei und ungehindert fortzufließen, erst angespannt werden, um mit Mühe ein ungeheures Rad zu drehen? Eine seltsame Ideenkombination, rief der Traktatsschreiber. Nicht so seltsam kombiniert, antwortete der Mann, deren Verlegenheit gewesen war und dessen Gesichtswellen sich jetzt zur Ruhe legten, nicht so seltsam, als sie die Ode Justum et Senatum etc. erklärt haben. »Sutor ne ultra crepidam«, antwortete kaltblütig der Gelehrte und warf sein Motto wie einen Fädhandschuhe über den Tisch hinüber. Der Gegner hatte eine außerordentliche Fertigkeit im Rotwerden, denn schneller als in einem erhitzten Thermometer stieg nun das Blut wieder in die aufgedunsenen Wangen. Er schöpfte frischen Atem, als Siegmund wieder von neuem anfing. Wenn wir die Schwäche eines Menschen ertragen, so ist dies nichts als eine Pflicht der Menschenfreundlichkeit. Bringt es aber der Zufall mit sich, dass wir durch diese Schonung irgendeinen Vorteil erlangen können, so sind wir große Toren, wenn wir uns nicht an dem Gelände festhalten, das uns einen steilen Pfad hinauf begleitet. Wer wird nicht bergunter langsam gehen und einem Berg abrollenden Steine aus dem Wege treten? Der Freund des Präsidenten ward ein Freund Siegmunds und bekräftigte alles, was dieser sagte, mit sehr gewichtvollen Blicken, die er langsam in der Gesellschaft herumgehen und dann an dem überwundenen Gelehrten hängen ließ. Siegmund war ohne es zu wollen der Sprecher in diesem langweiligen Parlamente geworden, und alle Augen waren nach seinem Munde gerichtet. Man fragte den Wirt heimlich, wer der verständige Fremde sei, dieser aber wußte es selber nicht, und man hatte von Siegmund nur eine desto größere Hochachtung, da man seinen Namen und Charakter nicht kannte. Die Gäste zerstreuten sich nach und nach, nur der kleine dicke Mann blieb mit Siegmund im Zimmer. Dieser spürte jetzt einen weit größeren Mut, da er mit seinem Verteidiger das Feld behalten hatte. Er wagte es jetzt dreister, sich in philosophischen Sentenzen zu ergießen, und Siegmund war gutmütig genug, alles zu bestätigen, da er einmal ein Sekundant geworden war. Beide versprachen es sich, Freunde zu bleiben und sich öfters zu besuchen. Man trennte sich und Siegmund ging schlafen. Er wachte mit der angenehmsten Vorstellung auf, die Sonne schien hell in sein Zimmer und die freundlichen Tapeten und ihre Kupferstiche lachten ihm entgegen. Er ließ sich frisieren und zog sich an. Das hübsche Mädchen lag wieder im gegenüberliegenden Fenster. Er grüßte, sie dankte, er sah noch einigemal hinüber und stellte sich dann vor den Spiegel, um seinen Anzug und Anstand zu mustern. Dann ging er gedankenvoll im Zimmer auf und ab und sagte zu sich selbst: »Es kann mir nicht fehlschlagen, meine Empfehlungen sind zu gut und dringend. Es wäre Beleidigung des Generals, wenn man mir die Stelle versagte. Und warum sollte ich eine unnütze und lächerliche Deutschheit und Biederkeit und wie die närrischen Titel weiter heißen mögen, affektieren? Man empfiehlt sich den Menschen immer auf das Vorteilhafteste, wenn man recht demütig erscheint und sich gar nicht zu empfehlen sucht. Man darf nur die Leute selber sprechen lassen, und sie finden, dass man ganz außerordentlich vernünftig redet. Bis jetzt haben die eingebildeten Weltreformatoren noch nichts genützt, aber wohl sich und anderen geschadet. Wenn es in unserer Welt dazu gehört, dass man schmeichelt, um ein Amt zu bekommen, ebenso, wie man sich examinieren lässt, je nun, so kann ich nicht begreifen, warum ich nicht etwas schmeicheln sollte. Um in einen Zustand zu geraten, dass ich mir kann schmeicheln lassen. Das Ganze ist doch wahrhaftig nicht unangenehmer, als wenn ich auf der Hierherreise mit dem Wagen umgeworfen und einen Arm gebrochen hätte. Und doch wäre es wahrlich auch nur geschehen, um hier Rat zu werden. Der Präsident hat viele Schwächen, sie sollen mir ebenso viele Haken werden, um mein Glück zu ergreifen.« Als er diese Rede geendigt hatte, ging er zum Wirt hinunter, um sich jemand von seinen Leuten auszubieten, der ihn zum Präsidenten führen könne. »Was ist das für ein Mädchen, die dort drüben wohne?« fragte er den Wirt zu gleicher Zeit ganz vorübergehend. Der Wirt schüttelte bedenklich den Kopf. »Es ist eine von denjenigen«, sagte er halb lächelnd und halb böse. »Nun, Sie verstehen mich wohl. Sie lebt so auf ihrer eigenen Hand, wie man so zu sagen pflegt. Eine niederträchtige Kreatur, sie hat schon manchen jungen Mann ausgezogen. Nehmen Sie sich vor, der boshaften Person in Acht«, setzte er spottend hinzu, »sie kann sich so fromm und unschuldig stellen, ein wahres Krokodil, ein Ungeheuer.« Sigmund hatte nicht Zeit, um den Schmähungen des Wirts noch länger zuzuhören. Er ging und sah nach dem Fenster des Mädchens hinauf. Sie blickte ihm nach und er schickte ihr nach dem, was er soeben gehört hatte, einen sehr verächtlichen Blick zu und ging in die nächste Quergasse, ohne sich noch einmal umzusehen. Nachdem sie durch mehrere Straßen gegangen waren, zeigte ihm der Bediente gerade vor ihm ein sehr ansehnliches Haus, dessen vornehme Treppe, die großen Fenster und alles von dem aristokratischen und reichen Besitz zeugten. Das Herz fing ihm an, etwas zu klopfen, da er nun in kurzem den Mann persönlich vor sich sehen sollte, der seinem Glücke den Ausschlag geben konnte. Er hatte sich den Präsidenten so viel als möglich gedacht, aber es war doch immer ein fremder Mensch, mit dem er jetzt in Unterhandlungen treten sollte. Sein Anzug erschien ihm jetzt bei weitem nicht so vorteilhaft, und auf dem hallenden, mit Marmor gepflasterten Flure schien es ihm sogar, als wäre er nicht Menschenkenner genug, um den Präsidenten so ganz in seine Gewalt zu bekommen, als er sich erst eingebildet hatte. Er ward in das Vorzimmer geführt, um auf die Ankleidung des Präsidenten zu warten. Er schickte ihm die Briefe des Generals hinein und hatte Muße genug, um die ängstlich prächtige Möblierung des Zimmers zu mustern. Als er in Gedanken seine Komplimenten wiederholt, mehrmals leise und zahm auf dem getäfelten Boden auf und ab gegangen war, seine Uhr aufgezogen, ob es gleich noch nicht Zeit war, Tabak aus einer recht eleganten Dose, einem Präsente genommen hatte, um es sich von neuem ins Gedächtnis zu rufen, dass er doch auch schon ehemals mit vornehmen Leuten, und zwar auf einem ziemlich vertreuten Fuße, umgegangen sei, trat der Präsident endlich zu ihm in das Zimmer und hielt nachlässig den Brief des Generals in der Hand. Verbeugungen, gnädig und demütig, und von beiden Seiten ein Schritt plötzlich zurück, Verlegenheit, besonders auf Sigmunds Gesichte, in dem man sich gegenseitig erkannte. Denn der Präsident war niemand anders als der alte Mann, den er gestern im Mondenscheine vor der Tür seines Gasthofs so derb ausgelacht hatte. Das Benehmen des Präsidenten setzte sich leicht wieder zu einer zurückgeschossenen Kälte, die den vornehmen Leuten so leicht zu Gebote steht. Sigmund war in einer Verwirrung, die alles konfundierte, was er dachte und was er sagen wollte. Die prästabilierte Harmonie war auf einige Minuten in ihm gestört, und er stammelte dem Präsidenten eine unzusammenhängende Entschuldigung ins Gesicht, dass er ihn gestern Abend unbekannterweise in der bewussten Gegend ausgelacht habe. Der Präsident fragte sich ernsthaft und wie verwundert, was er meine, und Sigmund vermochte es kaum, sich auf seinen Beinen aufrecht zu erhalten. Als er sich etwas erholt hatte, sah er ein, dass ihm unter diesen Umständen nur zwei Wege offen ständen, entweder sogleich den Präsidenten zu verlassen, Pferde zu nehmen und nach seiner Geburtsstadt zurückzureisen, oder den Versuch zu machen, alles auf eine feine Art wieder ins Geleise zu bringen. Er entschloss sich zum Letzten, da er sich erinnerte, dass er die gehoffte Stelle schon immer als sein Eigentum angesehen und danach alle Einrichtungen getroffen habe. Er fiel sich in den Zügel und suchte bei der Dämmerung aller Sinne und Begreifer den rechten Weg wiederzufinden. Aber ich möchte den Mann sehen, der nach so vielen Unglücksfällen noch fein sein kann und doch ein Deutscher ist. Der Präsident war verstockt genug, dem armen Sünder auch nicht einen einzigen Schritt entgegenzutun oder ihm Pardon anzubieten. Er hatte vielleicht ein Wohlgefallen an den Krümmungen und wunderbaren Windungen des Supplikanten, der die Füße in alle möglichen Tanzpositionen brachte, der die Uhrkette und die Augenbrauen kniff und nichts sehnlicher wünschte, als der Präsident möchte seine goldene Dose zur Erde fallen lassen, um sie ihm mit der demütigsten Behendigkeit wieder reichen zu können. Nach den gewöhnlichen Eingangsredensarten von Leid tun, wünschen ein andermal dienen zu können, den Trauerkutschen, die unsere Hoffnung so oft zu Grabe begleiten, kam endlich die abschlägliche Antwort zum Vorschein, die schon lange den armen Kandidaten wie ein herannahendes Gewitter geängstet hatte. Sigmund war ohne Trost, als jetzt der kleine Bellmann durch den Saal ging und ihn der Präsident sehr freundlich in sein Zimmer beschied, in welches er ihm sogleich folgen würde. Es fiel ihm schneidend ein, wie er gestern den Gönner des kleinen Mannes gespielt habe, und dieser heut mit einem Menschen so vertraut umging, der ihm fürchterlich war. Der Präsident suchte jetzt, absichtlich die Visite abzukürzen, so wie Sigmund sie verlängerte, ohne eigentlich zu wissen, warum er es tat. Der Präsident sagte ihm endlich, dass der Mann, den er eben gesehen hat, derjenige wäre, dem die Stelle schon versprochen sei, auf die er gehofft habe. Sigmund fiel aus den Wolken. Es gibt Momente im Leben, wo die Verlegenheit Stoß auf Stoß so auf uns einstürmt, dass wir uns endlich in blinde Verzweiflung widersetzen. Dies ist der Augenblick, wo alles Tierische im Menschen gewöhnlich die bessere geistige Materie zu Boden ringt, der gefährliche Augenblick, in welchem der Mensch allen feinen Empfindungen Abschied geht, wo er in seinem Gegner den fühlenden Menschen bekennt und bloß den Feind wahrnimmt. In diesem stürmischen Augenblicke entdeckte Sigmund dem Präsidenten seine ganze Lage, wie er seinen vorigen Posten aufgegeben habe, weil er die hiesige Ratsstelle gewiss geglaubt, wie er Geld aufgenommen und nun nicht wieder zu bezahlen wisse, wie ihn jetzt plötzlich tausend Unannehmlichkeiten bestürmten, an die er bis dahin gar nicht gedacht habe. Der Präsident zuckte die Schultern, eine Mitleidsbezeugung, mit der die Leute noch freigebiger sind, als mit Seufzern. Es kam ihm sogar ein Einfall, den er für witzig hielt, so daß er ihn unmöglich unterdrücken konnte. »Sie glaubten«, sagte er mit sehr spitzigem Munde, »dass guter Rat hier so teuer sei, dass man sie auf den Händen tragen würde.« Man sieht, es war ein Wortspiel, die verschrienste Abart unter den verschiedenen Arten des menschlichen Witzes. Dass es außerdem noch unartig war, bedarf gar keiner Erwähnung. »Sie bringen mich zur Verzweiflung«, rief Sigmund so aus, als wenn er schon wirklich verzweifelt wäre. Der Präsident erschrak bei diesem Sprunge über die gewöhnliche Lebensart hinweg. Er sicherte sich hinter einen prächtigen Sessel, vor dem Siegmund wie ein begeisterter Prophet stand und Reden führte wie der verfolgte Tugend. »O wehe mir, dass ich sah, was ich sah«, fuhr er fort zu klagen und wandte eine Stelle aus dem Ovidius Naso auf seine Umstände an. »Was könnte ich dafür, dass man sie nicht in das bewusste Haus hineinlassen wollte? Was könnte ich dafür, dass ich sie dort traf und wider meinen Willen lachen musste? Ist ihnen das Glück eines Menschen nicht teurer, als die es ganz so vom Zufalle und ihren Launen abhängen lassen? Oh, widerrufen sie ihr Urteil und verhöhnen sie mich nicht in meinem Unglücke, denn ich habe es nicht verdient. Schicken sie mich nicht so ohne Trost fort und bestrafen sie, wenn sie können, den Zufall, nicht mich.« »Mein Freund«, antwortete der Präsident mit einer unausstehlichen philosophischen Kälte, »ihr Unglück besteht ja eben darin, dass sie mit diesem Zufall zusammengetroffen sind. Ist dies nicht vielleicht ein Wink des Verhängnisses, dass sie unglücklich sein sollen? Ja, es ist ihr Verhängnis, denn sie sind ja unglücklich und haben nicht die Kunst verstanden, mein Herz zu ihrem Vorteil einzunehmen, weil es das Schicksal nicht so haben will. Bewundern Sie das Anzahl von Zufällen, die sich gleichsam mühsam aneinandergereiht haben, um diese Wirkung hervorzubringen. Ich sehe nichts als Ihren Zorn und Unwillen, Ihre Hartherzigkeit mit meinem Unglücke«, antwortete Siegmund. »Können Sie, ohne Reue zu fühlen, so ungerecht sein?« »Ungerecht?« Der Präsident fing unwillig dieses Wort auf. »Und wo liegt denn mit Ihrer Erlaubnis die Unrechtigkeit? Wenn ich einen Freund habe, der mir schon seit lange eine Menge von Gefälligkeiten erzeigt hat, und ich finde nun endlich Gelegenheit, ihm wieder etwas Vorteilhaftes zuzuwenden, sollte ich es da unterlassen und diesen Nutzen einem Menschen gönnen, der mir fremd ist? Warum soll ich meinem Freund nicht nützen, wenn ich die Gelegenheit dazu in Hände habe? Ich halte es nicht für ungerecht, sondern für meine erste Pflicht. Sie können nicht für den Zufall, aber ich ebenso wenig für den, dass die Stelle schon meinem guten Freunde versprochen ist. Leben Sie wohl!« Der Präsident machte ihm eine nachlässige Verbeugung, und der kleine Bellmann trat wieder aus dem Zimmer des Präsidenten. Der Beschützte zog sich zurück, und der kleine Mann begleitete unsere Helden bis an die Treppe. Siegmund machte den Versuch, diesem wieder wie gestern zu imponieren, aber alle seine Kunst war vergebens. Der kleine Mann kannte jetzt das Verhältnis, in welchem sie beide standen, und war fast ebenso unhöflich als der Präsident selbst. Er bot ihm ein kaltes Lebewohl und ging dann hochmütig wieder in die Tür zurück. Auf der Straße sah sich Siegmund ein paar Mal um frische Luft zu schöpfen. Er betrachtete die Vorübergehenden genau, um das Gesicht des Präsidenten in seinem Gedächtnisse zu verwischen. Aber dieses stand mit allen seinen kalten und verhöhenden Zügen wie angenagelt in seiner Phantasie da. Er ging in die erste Straße hinein, um nur das vornehme Haus aus den Augen zu verlieren, das ihm gleich beim ersten Anblick von so übler Vorbedeutung gewesen war. Es kam ihm vor, als wenn ihn alle Menschen höhnisch betrachteten, als wenn seine ganze Unterredung mit dem Präsidenten auf seiner Stirn geschrieben stehe. Wie anders erschienen ihm alle Straßen jetzt als gestern abends. Das Gewühl der Menschen, die Kaufläden, die Tätigkeit, alles schlug ihn nieder, denn alles war ein Bild des Erwerbes, des Strebens nach Wohlstand. Eine Vorstellung, die ihm gestern Abend so wohl getan hatte und die ihm jetzt verhasst war. Wie tief war er in seinen Ideen seit einer Stunde gesunken. Wenn ein Mensch in einer großen Verlegenheit ist, geht er gewöhnlich sehr schnell. Er will allen unangenehmen Gedanken vorübereilen nach einem Moment der Ruhe und Zufriedenheit hin, der boshaft mit jedem seiner Schritte wieder einen Schritt voranläuft. Siegmund stieß an manche Lastträger, die ihm ihre Flüche nachschickten. Kutscher schimpften von ihrer Bocke herunter, weil er ihnen zwischen die Pferde lief. Eine alte Frau fing ein jämmerliches Geheul an, weil er ihr einige Töpfe zerbrochen hatte, die er in der zerstreuten Eile mit dem sechsfachen Preise bezahlte. Er war des Getöses überdrüssig und bestieg jetzt langsam, um sich wieder zu erholen, den Wall der Stadt. Siegmund war sehr verdrüßlich, als er auch hier die gehoffte Ruhe und Einsamkeit nicht fand. Geputzte Herren und Damen schritten vorbei, um gesehen zu werden. Männer gingen laut disputierend vorüber. Kein einziger Spaziergänger, der sein Auge an der schönen Natur erquickt hätte, und auch Siegmund tat es nicht. Denn er überlegte bei sich sein künftiges Schicksal. »O, hätte ich nur meine gestrigen Empfindungen zurück!« und lehnte sich an deinen Baum. »Ich, Tor, dass ich mich gestern des Kleinen so lebhaft annahm und mir mein Genius nicht zerflüsterte, dass ich für meinen ärgsten Feind die Waffen ergreife. Was soll ich nun anfangen? Dem General meine Verlegenheit melden? Er ist froh, dass er sich seine Verbindlichkeiten gegen mich entledigt hat. Eine andere Stelle suchen? Aber welche?« Alles machte ihn betrübt. Er sah in die Straßen der Stadt hinein und verachtete das Treiben und Drängen des Menschen recht herzlich. Die Glocken riefen die Leute vom Spaziergange zum Mittagessen, aber er hörte es nicht. Der Wahl ward nach und nach leer, doch er achtete nicht darauf und befand sich in der Einsamkeit ungestörter und glücklicher. Es währte aber nicht lange, so kamen die Spaziergänge zurück, ja, ihre Anzahl war größer als vormittags. Die Damen waren noch geputzter und sahen ängstlich nach dem Himmel, ob die drohenden Herbstwolken näher ziehen und durch einen Regenguss ihren Anzug verderben würden. Aber die Sonne brach immer wieder mit neuer Wärme hervor, und der Spaziergang machte alle Gesichter froh und heiter. Ein hagerer Mann gesellte sich durch einen Zufall zum melancholischen Siegmund. Es war der Zeitungsschreiber des Orts, der gern allenthalben nach Neuigkeiten forschte. Dieser vaterländische Dichter hatte es aus dem Gesicht, dem Gange und der Kleidung Siegmunds herausgebracht, dass er ein Fremder sein müsse. Er wollte daher einige Traditionen aus ihm herausziehen, um sie in Briefform mit anderen Wendungen seinen Blatten einverleiben zu können. Siegmund war ziemlich einsilbig. Seine Szene mit dem Präsidenten war für ihn jetzt die größte Weltbegebenheit. An diese dachte er unaufhörlich und war sehr gleichgültig für alle politischen Bemerken seines neuen Bekannten, der viele Sachen prophezeite und andere Prophezeiungen widerlegte. Ein Pferd trabte hart an ihnen vorüber und machte dann viele von den närrischen Gebärden, die den Tieren mit großer Mühe in den Schulen beigebracht werden, um nicht ganz geschickte Reiter bei irgendeiner schicklichen Gelegenheit in die Gefahr zu bringen, herunterzustürzen. Dies war auch hier der Fall. Der Reiter wankte von einer Zeit zur anderen und wollte doch auch nicht gern den edlen Paradeur in seinen schönen Figuren unterbrechen. Der Reiter war niemand anders als der furchtbare Präsident. »Sehen Sie«, sagte der Zeitungsschreiber heimlich, »den wunderbaren Mann an. Glauben Sie wohl, dass er sich bloß unsertwegen die Mühe gibt?« »Unsertwegen«, unterbrach ihn Siegmund. »Nicht anders«, antwortete der hagere Mann. »Dieser Herr bildet sich auf nichts in der Welt so viel ein, als auf seine Reitkunst, und bloß um sich von uns bewundern zu lassen, läuft er jetzt Gefahr, den Hals zu brechen.« »Sehen Sie, wir sehen ihn kaum mehr, und er lässt die Streiken doch noch nicht.« Der Präsident hatte sich indes eine ziemliche Strecke unter Traversieren entfernt. Das Pferd drängte sich etwas zurück. Er geriet in die Zweige der Bäume und verlor in diesem Augenblicke einen sehr eleganten Hut. Kaum hatte der Zeitungsschreiber dies gesehen, als er schnell unseren Helden verließ, den Hut ehrerbietig dem gnädigen Herrn überreichte und dadurch hinlänglich belohnt ward, dass der Präsident vor den Augen mehrerer Menschen einen Zeitlang mit ihm sprach, indem das Pferd wieder traversierte und der Zeitungsschreiber ebenfalls zu paradieren eifrigst bemüht war. Wie gut, dass Siegmund zurückgeblieben war, denn er fing so laut an zu lachen, dass ihn ein alter Herr und eine ältliche Dame für verrückt erklärten, weil er so sehr alle Lebensart beiseite setzte und auf einem öffentlichen Spaziergang lache. In seinem Stück, das er durchlachte, schien keine einzige Pause zu sein, denn es war ein einziger Strom von jenen unartikulierten Tönen, aus denen die Menschen nicht wissen, was sie machen sollen, und die sie Lachen betiteln. Es ist schwer zu berechnen, wie vielerlei Gedanken jetzt durch seinen Kopf gehen möchten, aber als er ausgelacht hatte, setzte er sich ermüdet auf eine Bank, rieb sich die Hände, sah ganz froh und heiter die Gegend an, und da es gerade an dieser Stelle einsam war, genierte er sich nicht, sondern begann folgenden Monolog. Gibt es in der ganzen Welt etwas närrischeres als den sogenannten König der Welt, den Menschen? Die seltsamste von allen Arabesken ist gerade in diesem bunten Gemälde des Lebens so angebracht, dass sie uns am meisten in die Augen fällt. Ich komme hier mit der größten Zuversicht an, Rat zu werden. Ich lache einen Menschen aus, von dem mein Glück abhängt, schütze mit kühnem Mute meinen Feind vor den Angriffen seiner Spötter, werde von diesem und vom Präsidenten verachtet, ich fühle meine Abhängigkeit. Und doch gibt sich jetzt das Pferd und der Präsident meinetwegen die größte Mühe, er hängt von meinem Blick ab, und ein bedenkliches, verächtliches Kopfschütteln hätte ich ängstigen können. Dieser hagere Mensch philosophiert über die Eitelkeit und ist eitel genug, dem Präsidenten nachzulaufen, um mit ihm zu sprechen, die vorübergehenden verspottenden Zeitungsschreiber, und werden bei der nächsten Gelegenheit sich nichts anderes nehmen, und ich selbst wäre jetzt wieder imstande, den Präsidenten den vortrefflichsten Reiter von der Welt zu nennen, um seine Gunst zu gewinnen, und an der nächsten Ecke liegt mein hoher Gönner vielleicht im Sande, weil er sich von einem vorübergehenden Dummkopf hat wollen bewundern lassen. Sigmund fing hier von neuem an zu lachen und rückte auf seine Bank unter heftigen Erschütterungen des Körpers hin und her. Meinetwegen, fuhr er fort, hat der Präsident heute sein Pferd satteln und die beste Decke auflegen lassen. Warum soll ich mich denn in einer demütigen Abhängigkeit fühlen? Mir zu gefallen sind diese Herren und Damen so geputzt und festlich. Durch diese Philosophie bekam Sigmund seine gute Laune so ziemlich wieder. Da gerade Leute vorbeigingen, setzte er seine Gedanken stillschweigend fort und war immer mehr überzeugt, dass die Menschen Narren sind. Sigmund genoss nun des Spazierganges mit ziemlich heitem Mute. Er spottete in seinem Herzen über jedermann, denn er sah, kein Gesicht und kein prächtiger Anzug setzte ihn in Verlegenheit. Gegen Abend kehrte er in seinen Gasthof zurück. Er war zufrieden, dass der Wirt noch ebenso höflich gegen ihn war, ja noch höflicher als vorher, weil er sich einbildete, Sigmund habe beim Präsidenten gegessen. Er ging auf sein Zimmer und bestellte sich ein delikates Souper, weil er nicht an der Wirtstafel den Spöttereien seines guten Freundes Bellmann ausgesetzt sein wollte. Er ließ den Vorhang herunter, setzte sich einen behaglichen Sessel an den Tisch und ließ sich eine Flasche vom besten Wein geben. Darauf fing er mit dem besten Appetit seine Mahlzeit an. Als er einige Gläser des feurigen Weins getrunken hatte, kam er sich vor wie ein Prinz in einem Feenpalast, auf dessen Gebot sich alle dienstbare Geister in Bewegung setzen. Man trug die leeren Schüsseln fort und brachte andere mit neuen Gerichten, und er fühlte sich in seinem Zimmer warm und behaglich, und der Wein machte, daß ihm das Blut leicht und hüpfend durch das Herz strömte. Er vergaß seine Situation gänzlich und lebte im Sinnengenuß die glücklichsten Minuten. Die Wände tanzten in einer leichten Bewegung um ihn her, er lachte und scherzte mit dem Markchor, der nicht genug die kuriosen Einfälle des lustigen Herrn bewundern konnte. Er trank jetzt mit einem langen Zuge das letzte Glas aus und wankte die Treppe hinunter, um am schönen Abend noch einen Spaziergang zu machen. Die Häuser mit ihren erleuchteten Fenstern kamen ihm außerordentlich schön und freundlich vor. Er grüßte ein paar Vorübergehende sehr höflich, ohne sie zu kennen, stand auf einer Brücke still und lachte gewaltig über einen Kahn, der mit einer kleinen Kette an einer Waschbank befestigt war und hin und her schwankte. Er trug gar kein Bedenken, einen Mann mit einem Kuckkasten anzuhalten und in seinen Schauplatz bei dem kreischenden Gesange des Alten hineinzusehen und sich von Herzen zu amüsieren. Als das Schauspiel geendigt war, wollte er sich ohne Bezahlung heimlich davon machen, bloß um mit dem Direktor des Nationaltheaters zanken zu können. Als dieser Streit über das usurpierte Freibillett geendigt war, gab er dem Manne 12-mal so viel, als er verlangte. Die freie Luft nahm nach und nach den Taumel von seinen Sinnen hinweg. Es herrschte nun in ihm jene frohe Laune, die kälter und eben deswegen angenehmer ist. Die Umrisse der verschiedenen Gegenstände waren nicht mehr ineinander verflossen. Er ging langsamer, und alles, was er sah, machte ihn froh und heiter. Das warme, frohmachende Klima, der helle Sonnenschein und der blaue Himmel werden gleichsam verkörpert in den Weinfässern nach unserem Norden hergefahren. Durch den Genuss des Weins wird der Mensch auf einzelnen Stunden der Bewohner jener schönen Länder und kehrt nur ungern in sein kaltes Klima nach der verflogenen Dünsten zurück. Sigmund nahm sich in dieser Stimmung vor, eine große und poetische Apologie des Weins und der Trunkenheit zu schreiben, zu beweisen, wie mit dem Räusche des Herz erwärmt und gehoben wird, wie unbemerkte geistige Kräfte des Menschen sich aus ihrem Hinterhalte hervorschleichen und das Gehirn zum bunten Tanzplatz der schönsten und feinsten Gedanken machen. Um sich nicht selbst lügen zu strafen, gab er einem alten Krüppel alles Geld, das er bei sich trug, ohne es auch nur vorher zu zählen. »Da ich mich glücklich fühle«, sagte er, »so nimm, und sei es auch heute Abend, und meine Augen sollen nicht wissen, was meine Hände tun.« Sigmund war fast schon wieder nüchtern, als er vor seinem Gasthofe stand und sich wunderte, als er die Tür verschlossen fand. Er klingelte, es öffnete jemand das Fenster, und bald darauf hörte er Pantoffeln auf der Treppe und die Tür mühsam und tiefatmend aufschließen. Sie öffnete sich, und eine alte Frau leuchtete ihm die Treppe hinauf. Noch ehe er sich besinnen konnte, stand er in einem fremden Zimmer, wo das oft erwähnte Mädchen mit dem hübschen Gesicht in einem Sofa saß. Es wäre unschicklich gewesen, sich zu entschuldigen und wieder fortzugehen. Die Alte war verschwunden, und Sigmund nahm nach einer freundlichen Einladung Platz zur Seite des Mädchens. Sigmund wollte seinem fröhlichen Taumel die Krone aufsetzen und erstaunte sehr, als er seine dreisten Liebkosungen nicht so erwidert fand, wie er nach allen Umständen erwarten konnte, sondern die Schöne machte sich im Gegenteil von ihm los und bat ihn mit so vielem Anstande, sie gesitteter zu betragen, dass er rot ward und verschämt um Verzeihung bat. Das Gespräch nahm nun eine andere Wendung. Man sprach von gleichgültigen Dingen, und Sigmund, der eine mit Achtung vermischte Zuneigung zu dem Mädchen fühlte, war endlich schwach genug, ihr seine ganze Geschichte zu erzählen. Sie gestand ihm im Gegenteil, dass er ihr gleich beim ersten Anblick auf eine sehr vorteilhafte Art aufgefallen wäre, dass sie sogleich seine Bekanntschaft gewünscht, dass sie aber nach dem Blick, den er ihr heut Vormittag zugeworfen habe, gänzlich daran verzweifelt sei. Sigmund erinnerte sich nun, was ihm der Wirt am Morgen von diesem Mädchen gesagt hatte, und er fand sich jetzt schon aufgelegt, ihm kein Wort zu glauben. »Man hat gewiß von mir nachteilig zu Ihnen gesprochen«, fuhr die unbekannte Schöne fort, »aber ich versichere Sie, es ist Verleumdung gewesen.« Sigmund bestätigte alles, was sie sagte. Beide schimpften mit vereinigten Kräften auf die Bösheit der Welt, dass gerade die schlechtesten Menschen am schlechtesten von anderen redeten. »Hüten Sie sich besonders von Ihrem Wirte«, sagte die Schöne sehr eifrig, »er ist der größte Betrüger in der ganzen Stadt. Ziehen Sie so bald als möglich von ihm aus, sonst wird er Ihnen eine ungeheure Rechnung machen.« Sigmund erschrak nicht wenig über diese Nachricht. Er glaubte schon, die geschriebene Summe zu sehen, die er dem wohlbeleibten Manne auszahlen solle. Man sprach noch viel über die mannigfaltigen und zusammengesetzten Charaktere der Menschen, über Bösheit und Niederträchtigkeit, Edelsinn und Rechtschaffenheit. Sigmund hatte es ganz vergessen, in welchem Hause er sich befand, und moralisierte tapfer darauf los. Ich glaube nun, Sie zu kennen, fuhr die Schöne fort. Jetzt will ich Ihnen auch etwas von meiner Geschichte ganz aufrichtig erzählen, damit Sie sehen, wie sehr man sich in manchen Leuten irren kann. Ich bin ein armes Mädchen, meine Eltern sind früh gestorben, meine Erziehung war nicht die beste. Was ich ungefähr weiß oder von Bildung erhalten habe, habe ich mir ganz allein zu danken. Man hat mich von Jugend auf ziemlich hübsch gefunden, und ich bin am Ende überredet worden, es selbst zu glauben. Da ich kein Vermögen hatte, suchte ich meinen Unterhalt durch Sticken, Putzmachen und andere dergleichen Beschäftigungen zu erwerben. Meine Anbeter verfolgten mich unaufhörlich, und ich überlegte mir meine Situation etwas vernünftiger, und seit der Zeit lebe ich vergnügter und bin nicht so sehr wie vor dem Mangel ausgesetzt. Man darf nur um sich her die Beschäftigungen der Menschen und das Triebwerk ihrer Tätigkeit betrachten. So findet man sehr bald, dass nicht als Eigennutz alle Maschinen in Bewegung bringt. Und forscht man nach dem reellen Nutzen bei den meisten Beschäftigungen, so ist es kein anderer, als dass der Magen der Arbeitenden angefüllt wird. Gelehrte, schöne Geister, Musiker, alle Arten von Menschen leben von den Talenten, die ihnen die Natur mitgegeben hat. Warum soll es denn nur erlaubt sein, mit geistigen Schätzen oder körperlichen Kräften zu wuchern? Warum soll man nicht auf andere Vorzüge geltend machen dürfen? Wenn die Menschen närrisch genug sind, ihr Vermögen einem Mädchen aufzuopfern, das sie für schön halten, warum sollte man nicht aus dieser Narrheit Nutzen ziehen, so wie Marktschreier, Doktoren, Seiltänzer und Schriftsteller die Schwächen der Menschen nutzen? Ich fand, dass es kein Gewerbe gäbe, bei welchem nicht eine Art von Betrug stattfände, und dass die Dummheit, sich betrügen zu lassen, die List des Betrügers gewissermaßen rechtfertigt. Sie lächeln über meine Geständnisse und werden gewiß in ihrem Herzen glauben, dass ich recht habe. »Ich bin ganz Ihrer Meinung, meine schöne Freundin«, antwortete Siegmund, der eben daran dachte, wie er noch gestern die Schmeichler verteidigt hatte. »Jeder«, fuhr die Rednerin fort, »sucht die Armseligkeiten seiner Nebenmenschen dazu zu brauchen, sich einen ebenen Weg durchs Leben zu bahnen. Der eine kleidet sich, wie sein Gönner es gern sieht, ein anderer hat dieselbe politische und philosophische Meinung, die man von ihm fordert, ein dritter heiratet, um reich zu werden, ein vierter übervorteilt im Handel, jeder lügt, hintergeht, spielt den Charlatan, die ganze Welt maskiert, und nur die Macht der Schönheit soll von dieser allgemeinen Sucht, andere zu beherrschen, ausgeschlossen bleiben? So lebe ich angenehm und im Wohlstande. Fremde, die, wenn nicht mehr, einem anderen Mädchen ihren Reichtum hingetragen haben würden, vermehrten mein Vermögen. Narren verfolgten mir und drangen mir, so sehr ich mich weigerte, ihre Börse auf. Aber ich wähle auch aus. Ich bin, so wie Sie mich hier sehen, aufs eifrigste Demokratin und hasse und verachte alles, was sich Edelmann nennt, so habe ich ihren Präsidenten immer mit dem größten Spott abgewiesen, so sehr er sich mich aufgedrängt hat. Ich habe schon manchen Armen unterstützt und manche Familie aufgeholfen, und so kann ich nicht einsehen, warum ich nicht mit mir zufrieden sein, sondern mich für ein verworfenes Geschöpf halten sollte. »Sie sind die liebenswürdigste Philosophin von der Welt«, rief Siegmund aus. »Ich habe noch kein Frauenzimmer gefunden, deren Seelengröße sich mit der ihrigen messen dürfte.« Die Schöne drückte einen zärtlichen Kuss auf die schmeichelnden Lippen. »Ich habe sie heute Abend kommen sehen«, sagte sie, »und ihnen bloß die Tür eröffnet, weil sie mir gefallen, und weil ich sie jetzt sogar liebe, ohne Vorteil von ihnen zu hoffen. Ich denke, meine Liebe ist uneingenütziger als die anständige Zärtlichkeit mancher Ehefrau.« Siegmund war immer mehr bezaubert. Er schloss sie an sein klopfendes Herz und überdeckte Wangen und Busen mit feurigen Küssen. »Ich habe einen Einfall«, rief die Geliebte wie begeistert aus, »ich habe einen Einfall, für den Sie mir gewiß danken werden. Sie sollen sehen, dass ich nicht nur uneigennützig bin, sondern dass ich mich auch aufopfern kann, wenn ich mich jemandes Freundin nenne. Ich habe mir einmal vorgesetzt, dass Sie hier in der Stadt bleiben sollen, und ich will für Sie den unangenehmsten Schritt tun. Ich will mich nämlich mit dem Präsidenten in Kapitulation einlassen.« Sigmund konnte nicht Worte genug finden, ihr zu danken. Sie gab ihm in derselben Nacht noch zu mehrerem Dank Gelegenheit, und er verließ sie, um sich in seinem Gasthofe von dem philosophischen Raisonnement zu erholen, das ihn ermüdet hatte. Es war sogleich zum Präsidenten geschickt, der nicht zu kommen ermangelte. Als sich Sigmund auskleidete, um zu Bette zu gehen, sagte er zu sich selbst: »Einem Freudenmädchen soll ich also vielleicht mein Glück verdanken, nicht meinen Talenten und Kenntnissen? Aber ich verdanke es mir ja doch selbst. Meine Gestalt hat diesem Mädchen ja so für mich eingenommen. Es hätte mir wahrhaftig weniger Ehre gemacht, wenn ich bloß dem vornehmen Fürwort des langweiligen Generals, der mich nicht kannte und nicht besonders leiden möchte, als schuldig geworden wäre. Ich bin nicht der Erste und werde auch nicht der Letzte sein, der durch einen Frauenzimmer eine Stelle erhält. Sie geben uns als Säugling Milch und als Männer Brot, und es ist gewöhnlich noch anstößiger, wie viele durch eine verheiratete Frau oder durch Heirat versorgt werden.« Er schlief bald ein und lag noch in süßer Ruhe, als ihn der Markör weckte und ihm ein Billett vom feinsten Postpapier überreichte. Noch schlaftrunken erbrach er es. Es war eine außerordentlich höfliche Einladung vom Präsidenten, ihm die Ehre seines Besuchs zu gönnen. Er habe gestern vergessen, sich nach manchen Umständen zu erkundigen, die ihn sehr interessierten. Sigmund sprang schon aus dem Bette, ehe er noch zu Ende gelesen hatte. Seine gestrigen Skrupel fielen ihm gar nicht einmal ein. Er rief den ersten vorübergehenden Friseur hinauf, zog sich so eilig an, dass es dadurch eine Viertelstunde länger währte, und lief trabend zum Präsidenten. Der Bediente führte ihn in das Schlafzimmer des gnädigen Herrn, der um Verzeihung bat, dass er ihn schon so früh inkommodiert habe. Sigmund wußte gar nicht, wie er die großen und ausgesuchten Höflichkeiten beantworten sollte. Der Präsident erklärte, dass er den Brief des Generals noch einmal überlesen und sich gestern aus Zerstreuung in der Person geirrt habe. Er habe schon seit lange so viel von der Geschicklichkeit und den unbeschreiblich großen Talenten des empfohlenen rühmen gehört, dass er ihm die verlangte Stelle unmöglich, ohne die größte Ungerechtigkeit zu begehen, abschlagen könne. Kurz, alles war in dieser Unterredung berichtet. Sigmund war Rat und mietete sich sogleich, als er den Präsidenten verließ, seine künftige Wohnung, forderte im Wirtshaus die Rechnung und erschrak zwar nicht, aber erstaunte doch ein wenig über die große Summe. Alles schien hier in der Stadt sein Gewerbe philosophisch zu treiben, denn als der Wirt das langgezogene Gesicht des Bezahlenden sah, sagte er ganz kalt: »Man kann es unter einem nicht übel nehmen, wenn man den Vorteil nimmt, wo man ihn findet. Ich lasse mir auch dafür etwas bezahlen, dass mein Gasthof der beste ist, und jeder Eingehende kann doch nachher erzählen, dass er hier logiert habe. Ob er 5 Jahre ungefähr, wird es auch bei mir etwas wohlfeiler sein, denn ich denke, dass ich dann die Summe wieder erübrigt habe, um die mich einmal ein verkleideter Herzog betrog. Der Bürger muß also auch bei Ihnen die Schulden der Fürsten bezahlen?« fragte Sigmund lachend. »Zum Glück ist mein Gasthof hier in der Stadt der einzige recht gute«, fuhr der dicke Mann ungestört fort. »Ich habe daher die Summe, auf die ich hoffe, schon so gut wie in der Tasche. Der Goldschmied ist ein Narr, der das abfallende Silber nicht sammelt.« Die Rechnung ward quittiert, Sigmund zog aus und in seine neue Wohnung. Als er auf den Mittag wieder im Gasthofe aß, sprang ihm der kleine Bellmann in die Arme und freute sich, dass ein so würdiger Mann die erledigte Stelle erhalten habe. Seine Freude war ungeheuchelt, denn er hatte die Aussicht, in wenigen Wochen mit einem anderen ebenso einträglichen Würde bekleidet zu werden. Der Zeitungsschreiber machte in seinem Blatte einen großen Artikel aus der Ankunft und Einführung des neuen Rats. Sigmund, der Präsident und das Mädchen lebten seit der Zeit in der größten Eintracht. Die Schöne stimmte ihr demokratische Gemüt etwas aristokratischer, und schon am folgenden Tage sah man den Präsidenten in der Gesellschaft Siegmunds reiten. Siegmund tat ihm den Gefallen, nur wenig zu schließen und mit dem Pferde etwas ungeschickt umzugehen. Der Präsident gab ihm viele Regeln. Siegmund dankte und lernte besser reiten. Der General antwortete auf das Danksagungsschreiben des Rats, er habe wohl gewusst, dass der Präsident nicht unterlassen könne, seine Empfehlung zu beachten. Dies sind die beiden merkwürdigsten Lebenstage aus Siegmunds Geschichte. Der Leser, der nur ein halb gutes Buch über die Moral gelesen hat, wird leicht die schnell erfundene sophistische Scharade auflösen können. Folglich braucht sich der Verfasser gar nicht weiter darüber zu erklären, dass er die aufgestellten Personen nicht für Ideale auszugeben gesonnen sei. Ende von Die beiden merkwürdigsten Tage aus Siegmunds Leben. Aufgenommen von Kalinda in Lüneburg, Deutschland, am 10. März 2009. Gespräche Goethes mit Anne-Germaine de Staël-Holstein, herausgegeben von Woldemar von Biedermann. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gespräche Goethes mit Anne-Germaine de Staël-Holstein, 1804, Januar und Februar. A. Endlich, den 23. Januar, kam es zu der längst gewünschten Unterredung. Anmerkung des Herausgebers. Doch waren Goethe und die Staël vorher schon mehrmals zusammengekommen. Ende der Anmerkung. Sie fuhr früh in Begleitung ihres Freundes, Konstant, zu ihm und brachte fast eine Stunde bei ihm zu, nachdem sie ihm schon den Tag vorher die Übersetzung von seinem Geistesgruß zugeschickt hatte. Der Gegenstand der Unterhaltung war vorzüglich der Unterschied zwischen der französischen und deutschen Poesie. Jene, sagte Goethe, sei Poesie der Reflexion, diese der Situation. Der Franzose schildere das Erscheinen, der Deutsche das Sein. Übrigens bemerkten beide bei dieser Unterredung, dass er sich sehr ungern etwas abfragen oder auf sich eindringen lasse, dass dann gleichsam seine Natur rekuliere und sich in sich zusammenziehe. Freilich schonte ihn Frau von Staël nicht immer. Sie sprach zum Beispiel mit tiefem Bedauern von Herder und ging so weit, sehr freundschaftlich von mir, Böttiger, zu urteilen und meinen Abgang von Weimar für einen Verlust zu erklären, ungeachtet sie wohl wußte, wie ungern Goethe dies höre. Seine ganze Antwort auf alle diese Bemerkungen war: »Es ist einmal so, die Älteren müssen den Jüngeren Platz machen.« B. Den 9. Februar bei ihr, der Baronin von Staël, zum Mittagessen. Viel über Goethe bei Tische. Er habe das meiste Originalgenie unter allen mitlebenden Dichtern, es werde aber wenig von ihm auf die Nachwelt kommen. Er habe ihr selbst, als sie ihn über die natürliche Tochter, welche sie einen noble ennui nannte, befragte, aufrichtig eingestanden, dass sie, wie so viele andere seiner Arbeiten, nur Künstlerversuch sei, der nach einer Auflösung einer noch nie gelösten Aufgabe strebte. Darum traute auch Goethe diesem Versuch so wenig, dass er in die erste Vorstellung dieser Eugenie gar nicht einmal kommen mochte. C. Als Goethe sie zum ersten Male in ihrem Logis besuchte, regalierte sie ihn mit der Erzählung, wie sie Schillers Bekanntschaft in den Zimmern der Herzogin gemacht habe. Beide waren zur regierenden Herzogin selbst geladen und fanden sich da, bevor die Herzogin selbst erschien, in ihrem Zimmer. »J'y entre, j'y vois un seul homme grand, maigre, pâle, mais dans un uniforme avec des épaulettes. Je le prends pour le commandant des forces du duc de Weimar, et je me sens pénétré de respect pour le général. Il se tient à la cheminée dans un silence morne. En attendant, je me promène dans la chambre. Puis vient la duchesse et me présente mon homme que j'avais qualifié de général sous le nom de Monsieur Schiller. Me voilà tout interdite pour quelques instants. » Que penserez-vous donc de moi, répondit Monsieur Goethe, si vous me verrez dans le même costume? Es ist die weimarische Hofuniform, die Goethe auch trägt, wenn an den Hof geht. Ah, je ne m'y tromperai point, et puis cela vous ira à merveille, à cause de votre bonne et belle, avec un geste fort significatif, rotondité. D. Zuweilen scheine es ihr, der Style, dass wir Deutsche sehr witzige Ausdrücke hätten, oder sehr neue. Es sei aber nur die Unkunde der französischen Sprache. So habe sie einmal einen Ausdruck von Goethe, der eine Idee von Schiller, eine Neuve et Courageuse nannte, sehr bewundert. Bis ihr endlich deutlich geworden, dass Goethe bloß aus Unkunde der Sprache Courageuse statt Hardie gesetzt habe. E. Den 24. Februar abends bei der Herzogin. Frau von Steil kam sehr zufrieden von einer Unterredung mit Goethe. Da sie anfänglich über den Alarkos mit ihm gesprochen und das Abgeschmackte desselben gezeigt hatte, war seine Stirn etwas bewölkt gewesen, und er hatte die ganze Erscheinung nur durch den Kunstversuch entschuldigt. Allein nun war er auf die Parallele zwischen der Tragödie als den obersten, den Indifferenzpunkt der Plastik gekommen und hatte hierüber sehr scharfsinnige Bemerkungen gemacht. »La plastique mène au seuil de la vie.« Beim Abschied kündigte ihr Goethe auf morgen einen Besuch von seinem Sohn an, der ihr sein Stammbuch präsentieren würde. F. Frau von Steil hatte in ihrer metrischen Übersetzung von Goethes Fischer in den Worten »Was lockst du meine Brut hinauf in Todesglut?« das letzte durch »Air brûlant« übersetzt. Allein Goethe, als sie ihm ihre Übersetzung vorlas, berichtigte sie und sagte, es sei dies die Kohlenglut in der Küche, an welcher die Fische gebraten würden. Das fand nun Frau von Steil äußerst maussade und geschmacklos, sich aus ihrer schönen Begeisterung so auf einmal in die Küche verwiesen zu sehen. Dies sei es eben, woran es unsern Dichtern fehle, das Proton, das feine Gefühl des Schicklichen. Hier also war sie ganz Französin. Ende von Gespräche Goethes mit Anne-Germaine de Staël, Holstein. Über das Marionettentheater von Heinrich von Kleist. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im März 2009. Heinrich von Kleist über das Marionettentheater. Als ich den Winter 1801 in M. zubrachte, traf ich daselbst eines Abends in einem öffentlichen Garten den Herrn C. an, der seit kurzem in dieser Stadt als erster Tänzer der Oper angestellt war und bei dem Publiko außerordentliches Glück machte. Ich sagte ihm, daß ich erstaunt gewesen wäre, ihn schon mehrere Mal in einem Marionettentheater zu finden, das auf dem Markte zusammengezimmert worden war und den Pöbel durch kleine dramatische Burlesken mit Gesang und Tanz durchwebt, belustigte. Er versicherte mir, daß ihm die Pantomimik dieser Puppen viel Vergnügen machte und ließ nicht undeutlich merken, daß ein Tänzer, der sich ausbilden wolle, mancherlei von ihnen lernen könne. Da diese Äußerung mir durch die Art, wie er sie vorbrachte, mehr als ein bloßer Einfall schien, so ließ ich mich bei ihm nieder, um ihn über die Gründe, auf die er eine so sonderbare Behauptung stützen könne, näher zu vernehmen. Er fragte mich, ob ich nicht, in der Tat, einige Bewegungen der Puppen, besonders der kleineren, im Tanz sehr graziös gefunden hatte. Diesen Umstand konnte ich nicht leugnen. Eine Gruppe von vier Bauern, die nach einem raschen Takt die Ronde tanzte, hätte von Tenier nicht hübscher gemalt werden können. Ich erkundigte mich nach dem Mechanismus dieser Figuren und wie es möglich wäre, die einzelnen Glieder derselben und ihre Punkte, ohne Myriaden von Fäden an den Fingern zu haben, so zu regieren, als es der Rhythmus der Bewegungen oder der Tanz erfordere. Er antwortete, daß ich mir nicht vorstellen müsse, als ob jedes Glied einzeln während der verschiedenen Momente des Tanzes von dem Maschinisten gestellt und gezogen würde. Jede Bewegung, sagte er, hätte einen Schwerpunkt. Es wäre genug, diesen in dem Innern der Figur zu regieren. Die Glieder, welche nichts als Pendel wären, folgten, ohne irgendein Zutun, auf eine mechanische Weise von selbst. Er setzte hinzu, daß diese Bewegung sehr einfach wäre, daß jedesmal, wenn der Schwerpunkt in einer geraden Linie bewegt wird, die Glieder schon Kurven beschrieben und daß oft auf eine bloß zufällige Weise erschüttert das Ganze schon in eine Art von rhythmische Bewegung käme, die dem Tanz ähnlich wäre. Diese Bemerkung schien mir zuerst einiges Licht über das Vergnügen zu werfen, das er in dem Theater der Marionetten zu finden vorgegeben hatte. Inzwischen ahndete ich bei weitem die Folgerungen noch nicht, die er späterhin daraus ziehen würde. Ich fragte ihn, ob er glaubte, daß der Maschinist, der diese Puppen regierte, selbst ein Tänzer sein oder wenigstens einen Begriff vom Schönen im Tanz haben müsse. Er erwiderte, daß, wenn ein Geschäft von seiner mechanischen Seite leicht sei, daraus noch nicht folge, daß es ganz ohne Empfindung betrieben werden könne. Die Linie, die der Schwerpunkt zu beschreiben hat, wäre zwar sehr einfach und, wie er glaube, in den meisten Fällen gerad. In Fällen, wo sie krumm sei, scheine das Gesetz ihrer Krümmung wenigstens von der ersten oder höchstens zweiten Ordnung und auch in diesem letzten Fall nur elliptisch. Welche Form der Bewegung den Spitzen des menschlichen Körpers wegen der Gelenke überhaupt die natürliche sei und also dem Maschinisten keine große Kunst koste zu verzeichnen. Dagegen wäre diese Linie wieder von einer andern Seite etwas sehr Geheimnisvolles, denn sie wäre nichts anders als der Weg der Seele des Tänzers. Und er zweifle, daß sie anders gefunden werden könne, als dadurch, daß sich der Maschinist in den Schwerpunkt der Marionette versetzt, das heißt mit andern Worten, tanzt. Ich erwiderte, daß man mir das Geschäft desselben als etwas ziemlich Geistloses vorgestellt hätte, etwa wie das Drehen einer Kurbel sei, die eine Leier spielt. »Keineswegs«, antwortete er, Vielmehr verhalten sich die Bewegungen seiner Finger zur Bewegung der daran befestigten Puppen ziemlich künstlich, etwa wie Zahlen zu ihren Logarithmen oder die Asymptote zur Hyperbel. Inzwischen glaube er, dass auch dieser letzte Bruch von Geist, von dem er gesprochen, aus den Marionetten entfernt werden, dass ihr Tanz gänzlich ins Reich mechanischer Kräfte hinübergespielt und vermittelst einer Kurbel, so wie ich es mir gedacht, hervorgebracht werden könne. Ich äußerte meine Verwunderung zu sehen, welcher Aufmerksamkeit er diese für den Haufen erfundene Spielart einer schönen Kunst würdige. Nicht bloß, dass er sie einer höheren Entwicklung für fähig halte, er scheine sich sogar selbst damit zu beschäftigen. Er lächelte und sagte, er getraue sich zu behaupten, dass, wenn ihm ein Mechanikus nach den Forderungen, die er an ihn zu machen dächte, eine Marionette bauen wollte, er vermittelst derselben einen Tanz darstellen würde, den weder er noch irgendein anderer geschickter Tänzer seiner Zeit, Vestris selbst nicht ausgenommen, zu erreichen imstande wäre. »Haben Sie«, fragte er, da ich den Blick schweigend zur Erde schlug, »haben Sie von jenen mechanischen Beinen gehört, welche englische Künstler für Unglückliche verfertigen, die ihre Schenkel verloren haben?« Ich sagte, nein, dergleichen wäre mir nie vor Augen gekommen. »Es tut mir leid«, erwiderte er, »denn wenn ich Ihnen sage, dass diese Unglücklichen damit tanzen, so fürchte ich fast, Sie werden es mir nicht glauben. Was sag ich, tanzen?« Der Kreis ihrer Bewegungen ist zwar beschränkt, doch diejenigen, die ihnen zu Gebote stehen, vollziehen sich mit einer Ruhe, Leichtigkeit und Anmut, die jedes denkende Gemüt in Erstaunen setzen. Ich äußerte scherzend, dass er ja auf diese Weise seinen Mann gefunden habe. Denn derjenige Künstler, der einen so merkwürdigen Schenkel zu bauen imstande sei, würde ihm unzweifelhaft auch eine ganze Marionette seinen Forderungen gemäß zusammensetzen können. »Wie«, fragte ich, da er seinerseits ein wenig betreten zur Erde sah, »wie sind denn diese Forderungen, die Sie an die Kunstfertigkeit desselben zu machen gedenken, bestellt?« »Nichts«, antwortete er, »was sich nicht auch schon hier fände. Ebenmaß, Beweglichkeit, Leichtigkeit.« Nur alles in einem höheren Grade und besonders eine naturgemäßere Anordnung der Schwerpunkte. Und der Vorteil, den diese Puppe vor lebendigen Tänzern voraushaben würde? Der Vorteil, zuvörderst ein negativer, mein vortrefflicher Freund, nämlich dieser, dass sie sich niemals zierte. Denn Ziererei erscheint, wie Sie wissen, wenn sich die Seele, vis motrix, in irgendeinem andern Punkte befindet als in dem Schwerpunkt der Bewegung. Da der Maschinist nun schlechthin, vermittelst des Drahtes oder Fadens, keinen andern Punkt in seiner Gewalt hat als diesen, so sind alle übrigen Glieder, was sie sein sollen, tot, reine Pendel und folgen dem bloßen Gesetz der Schwere. Eine vortreffliche Eigenschaft, die man vergebens bei dem größesten Teil unserer Tänzer sucht. »Sehen Sie nur die P. an«, fuhr er fort, »wenn sie die Daphne spielt und sich, verfolgt vom Apoll, nach ihm umsieht. Die Seele sitzt ihr in den Wirbeln des Kreuzes. Sie beugt sich, als ob sie brechen wollte, wie eine Najade aus der Schule Bernins. Sehen Sie den jungen F. an, wenn er als Paris unter den drei Göttinnen steht und der Venus den Apfel überreicht. Die Seele sitzt ihm gar, es ist ein Schrecken, es zu sehen, im Ellenbogen. Solche Missgriffe, setzte er abbrechend hinzu, sind unvermeidlich, seitdem wir von dem Baum der Erkenntnis gegessen haben. Doch das Paradies ist verriegelt und der Cherub hinter uns. Wir müssen die Reise um die Welt machen und sehen, ob es vielleicht von hinten irgendwo wieder offen ist. Ich lachte. Allerdings, dachte ich, kann der Geist nicht irren, da, wo keiner vorhanden ist. Doch ich bemerkte, dass er noch mehr auf dem Herzen hatte und bat ihn, fortzufahren. Zudem, sprach er, haben diese Puppen den Vorteil, dass sie Antigraf sind. Von der Trägheit der Materie, dieser dem Tanze entgegenstrebendsten aller Eigenschaften, wissen sie nichts, weil die Kraft, die sie in die Lüfte erhebt, größer ist als jene, die sie an der Erde fesselt. Was würde unsere gute G. darum geben, wenn sie 60 Pfund leichter wäre oder ein Gewicht von dieser Größe ihr bei ihren Entrechats und Pirouetten zu Hülfe käme? Die Puppen brauchen den Boden nur wie die Elfen, um ihn zu streifen und den Schwung der Glieder durch die augenblickliche Hemmung neu zu beleben. Wir brauchen ihn, um darauf zu ruhen und uns von der Anstrengung des Tanzes zu erholen. Ein Moment, der offenbar selber kein Tanz ist und mit dem sich weiter nichts anfangen lässt, als ihn möglichst verschwinden zu machen. Ich sagte, dass, so geschickt er auch die Sache seiner Paradoxe führe, er mich doch nimmer mehr glauben machen würde, dass in einem mechanischen Gliedermann mehr Anmut enthalten sein könne als in dem Bau des menschlichen Körpers. Er versetzte, dass es dem Menschen schlechthin unmöglich wäre, den Gliedermann darin auch nur zu erreichen. Nur ein Gott könne sich auf diesem Felde mit der Materie messen, und hier sei der Punkt, wo die beiden Enden der ringförmigen Welt ineinander griffen. Ich erstaunte immer mehr und wußte nicht, was ich zu so sonderbaren Behauptungen sagen sollte. »Es scheine«, versetzte er, indem er eine Prise Tabak nahm, »dass ich das dritte Kapitel vom ersten Buch Moses nicht mit Aufmerksamkeit gelesen, und wer diese erste Periode aller menschlichen Bildung nicht kennt, mit dem könne man nicht füglich über die folgenden, um wie viel weniger über die letzte sprechen.« Ich sagte, dass ich gar wohl wüsste, welche Unordnungen in der natürlichen Grazie des Menschen das Bewusstsein anrichtet. Ein junger Mann von meiner Bekanntschaft hätte durch eine bloße Bemerkung gleichsam vor meinen Augen seine Unschuld verloren und das Paradies derselben trotz aller ersinnlichen Bemühungen nachher niemals wieder gefunden. Doch welche Folgerungen, setzte ich hinzu, können Sie daraus ziehen? Er fragte mich, welch einen Vorfall ich meine. Ich badete mich, erzählte ich, vor etwa 3 Jahren mit einem jungen Mann, über dessen Bildung damals eine wunderbare Anmut verbreitet war. Er mochte ungefähr in seinem 16. Jahre stehen, und nur ganz von fern ließen sich, von der Gunst der Frauen herbeigerufen, die ersten Spuren von Eitelkeit erblicken. Es traf sich, daß wir gerade kurz zuvor in Paris den Jüngling gesehen hatten, der sich einen Splitter aus dem Fuße zieht. Der Abguß der Statue ist bekannt und befindet sich in den meisten deutschen Sammlungen. Ein Blick, den er in dem Augenblick, da er den Fuß auf den Schemel setzte, um ihn abzutrocknen, in einen großen Spiegel warf, erinnerte ihn daran. Er lächelte und sagte mir, welch eine Entdeckung er gemacht habe. In der Tat hatte ich in eben diesem Augenblick dieselbe gemacht. Doch sei es um die Sicherheit der Grazie, die ihm beiwohnte, zu prüfen, sei es um seiner Eitelkeit ein wenig heilsam zu begegnen, ich lachte und erwiderte, er sähe wohl Geister. Er errötete und hob den Fuß zum zweiten Mal, um es mir zu zeigen. Doch der Versuch, wie sich leicht hätte voraussehen lassen, mißglückte. Er hob verwirrt den Fuß zum dritten und vierten, er hob ihn wohl noch 10-mal, umsonst. Er war außerstand, dieselbe Bewegung wieder hervorzubringen. Was sag ich? Die Bewegungen, die er machte, hatten ein so komisches Element, daß ich Mühe hatte, das Gelächter zurückzuhalten. Von diesem Tage, gleichsam von diesem Augenblick an, ging eine unbegreifliche Veränderung mit dem jungen Menschen vor. Er fing an, tagelang vor dem Spiegel zu stehen und immer ein Reiz nach dem anderen verließ ihn. Eine unsichtbare und unbegreifliche Gewalt schien sich wie ein eisernes Netz um das freie Spiel seiner Gebärden zu legen. Und als ein Jahr verflossen war, war keine Spur mehr von der Lieblichkeit in ihm zu entdecken, die die Augen der Menschen sonst, die ihn umringten, ergötzt hatte. Noch jetzt lebt jemand, der ein Zeuge jenes sonderbaren und unglücklichen Vorfalls war und ihn Wort für Wort, wie ich ihn erzählt, bestätigen könnte. Bei dieser Gelegenheit, sagte Herr C. freundlich, muß ich Ihnen eine andere Geschichte erzählen, von der Sie leicht begreifen werden, wie sie hierher gehört. Ich befand mich auf meiner Reise nach Russland auf einem Landgut des Herrn von G. eines livländischen Edelmanns, dessen Söhne sich eben damals stark im Fechten übten. Besonders der Ältere, der eben von der Universität zurückgekommen war, machte den Virtuosen und bot mir, da ich eines Morgens auf seinem Zimmer war, ein Rapier an. Wir fochten. Doch es traf sich, daß ich ihm überlegen war. Leidenschaft kam dazu, ihn zu verwirren. Fast jeder Stoß, den ich führte, traf, und sein Rapier flog zuletzt in den Winkel. Halb scherzend, halb empfindlich, sagte er, indem er das Rapier aufhob, daß er seinen Meister gefunden habe. Doch alles auf der Welt finde den Seinen, und fortan wolle er mich zu dem Meinigen führen. Die Brüder lachten laut auf und riefen, »Fort, fort, in den Holzstall herab!« Und damit nahmen sie mich bei der Hand und führten mich zu einem Bären, den Herr von G., ihr Vater, auf dem Hofe auferziehen ließ. Der Bär stand, als ich erstaunt vor ihn trat, auf den Hinterfüßen, mit dem Rücken an einem Pfahl gelehnt, an welchem er angeschlossen war, die rechte Tatze schlagfertig erhoben und sah mir ins Auge. Das war seine Fechterpositur. Ich wußte nicht, ob ich träumte, da ich mich einem solchen Gegner gegenüber sah. Doch stoßen Sie, sagte Herr von G., und versuchen Sie, ob Sie ihm eins beibringen können. Ich fiel, da ich mich ein wenig von meinem Erstaunen erholt hatte, mit dem Rapier auf ihn aus. Der Bär machte eine ganz kurze Bewegung mit der Tatze und parierte den Stoß. Ich versuchte, ihn durch Finten zu verführen. Der Bär rührte sich nicht. Ich fiel wieder mit einer augenblicklichen Gewandtheit auf ihn aus. Eines Menschen Brust würde ich unfehlbar getroffen haben. Der Bär machte eine ganz kurze Bewegung mit der Tatze und parierte den Stoß. Jetzt war ich fast in dem Fall des jungen Herrn von G. Der Ernst des Bären kam hinzu, mir die Fassung zu rauben. Stöße und Finten wechselten sich, mir triefte der Schweiß. Umsonst. Nicht bloß, daß der Bär, wie der erste Fechter der Welt, alle meine Stöße parierte. Auf Finten, was ihm kein Fechter der Welt nachmacht, ging er gar nicht einmal ein. Aug in Auge, als ob er meine Seele darin lesen könnte, stand er, die Tatze schlagfertig erhoben, und wenn meine Stöße nicht ernsthaft gemeint waren, so rührte er sich nicht. Glauben Sie diese Geschichte? Vollkommen, rief ich mit freudigem Beifall, jedwedem Fremden, so wahrscheinlich ist sie, um wie viel mehr Ihnen. Nun, mein vortrefflicher Freund, sagte Herr C., so sind Sie im Besitz von allem, was nötig ist, um mich zu begreifen. Wir sehen, daß in dem Maße, als in der organischen Welt die Reflexion dunkler und schwächer wird, die Grazie darin immer strahlender und herrschender hervortritt. Doch so wie sich der Durchschnitt zweier Linien auf der einen Seite eines Punkts nach dem Durchgang durch das Unendliche plötzlich wieder auf der andern Seite einfindet, oder das Bild des Hohlspiegels, nachdem es sich in das Unendliche entfernt hat, plötzlich wieder dicht vor uns tritt, so findet sich auch, wenn die Erkenntnis gleichsam durch ein Unendliches gegangen ist, die Grazie wieder ein, so daß sie zu gleicher Zeit in demjenigen menschlichen Körperbau am reinsten erscheint, der entweder gar keins oder ein unendliches Bewusstsein hat, das heißt in dem Gliedermann oder in dem Gott. Mithin, sagte ich, ein wenig zerstreut, müssten wir wieder von dem Baum der Erkenntnis essen, um in den Stand der Unschuld zurückzufallen? Allerdings, antwortete er, das ist das letzte Kapitel von der Geschichte der Welt. Ende von Über das Marionettentheater. Thomas Manns Buddenbrooks. Rezension des Romans im Bremer Tageblatt vom 16. April 1902 von Rainer Maria Rilke. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im März 2009. Rainer Maria Rilke. Thomas Manns Buddenbrooks. Erstdruck in Bremer Tageblatt, 16. April 1902. Man wird sich diesen Namen unbedingt notieren müssen. Mit einem Roman von 1100 Seiten hat Thomas Mann einen Beweis von Arbeitskraft und Können gegeben, den man nicht übersehen kann. Es handelte sich ihm darum, die Geschichte einer Familie zu schreiben, welche zugrunde geht, den Verfall einer Familie. Noch vor einigen Jahren hätte ein moderner Schriftsteller sich damit begnügt, das letzte Stadium dieses Verfalls zu zeigen, den letzten, der an sich und seinen Vätern stirbt. Thomas Mann hat es als ungerecht empfunden, in einem Schlusskapitel die Katastrophe zusammenzudrängen, an welcher eigentlich Generationen arbeiten, und er hat gewissenhaft dort begonnen, wo der höchste Glücksstand der Familie erreicht ist. Er weiß, dass hinter diesem Höhepunkt notwendig der Abstieg beginnen muss, erst in kaum merkbarer Senkung, dann immer jäher und jäher und schließlich senkrecht abfallend in das Nichts. So war er also vor die Notwendigkeit gestellt, das Leben von 4 Generationen zu erzählen. Und die Art, wie Thomas Mann diese ungewöhnliche Aufgabe gelöst hat, ist so überraschend und interessant, dass man, obwohl es Tage kostet, die beiden gewichtigen Bände Seite für Seite mit Aufmerksamkeit und Spannung liest, ohne zu ermüden, ohne etwas zu überschlagen, ohne das geringste Zeichen von Ungeduld oder Eile. Man hat Zeit, man muss Zeit haben für die ruhige und natürliche Folge dieser Begebenheiten. Gerade weil nichts in dem Buche für den Leser da zu sein scheint, weil nirgends über die Ereignisse hinweg ein überlegener Schriftsteller sich zu dem überlegenen Leser neigt, um ihn zu überreden und mitzureißen, gerade deshalb ist man so ganz bei der Sache und fast persönlich beteiligt, ganz als ob man in irgendeinem Geheimfach alte Familienpapiere und Briefe gefunden hatte, in denen man sich langsam nach vorn liest, bis an den Rand der eigenen Erinnerungen. Thomas Mann fühlte ganz richtig, dass er, um die Geschichte der Buddenbrooks zu erzählen, Chronist werden müsse, das heißt ruhiger und unerregter Berichterstatter der Begebenheiten, und dass es sich trotzdem darum handeln würde, Dichter zu sein und viele Gestalten mit überzeugendem Leben, mit Wärme und Wesenheit zu erfüllen. Er hat beides in überaus glücklicher Weise vereint, indem er die Rolle des Chronisten modern aufgefasst hat und sich bemüht hat, nicht einige hervorragende Daten zu verzeichnen, sondern alles scheinbar Unwichtige und Geringe, 1000 Einzelheiten und Details gewissenhaft anzuführen, weil schließlich alles Tatsächliche seinen Wert hat und ein winziges Stück von jenem Leben ist, das zu schildern er sich vorgenommen hatte. Und auf diese Weise, durch diese herzliche Versenkung in die einzelnen Vorgänge, durch die große Gerechtigkeit gegen alles Geschehen, erreicht er eine Lebendigkeit der Darstellung, die nicht so sehr im Stoffe, als vielmehr im fortwährenden, stofflich werden aller Dinge liegt. Es ist etwas von der Technik Segantinis hier in das andere Gebiet übertragen. Die gründliche und gleichwertige Behandlung jeder Stelle, die Durcharbeitung des Materials, welche alles wichtig und wesentlich erscheinen lässt, die von 100 Furchen durchzogene Fläche, die dem Beschauer einheitlich und von innen heraus belebt erscheint. Und schließlich das Objektive, die epische Art des Vortrags, welche selbst das Grausame und Bange mit einer gewissen Notwendigkeit und Gesetzmäßigkeit erfüllt. Diese Geschichte des alten Lübecker Patriziergeschlechtes Buddenbrook in Firma Johann Buddenbrook, welche mit dem alten Johann Buddenbrook um 1830 einsetzt, endet mit dem kleinen Hanno, seinem Urenkel, in unseren Tagen. Sie umfasst Feste und Versammlungen, Taufen und Sterbestunden, besonders schwere und schreckliche Sterbestunden, Verheiratungen und Ehescheidungen, große Geschäftserfolge und die herzlosen, unaufhörlichen Schläge des Niederganges, wie das Kaufmannsleben sie mit sich bringt. Sie zeigt das ruhige und naive Arbeiten einer älteren Generation und die nervöse, sich selbst beobachtende Hast der Nachkommen. Sie zeigt kleine und lächerliche Menschen, die in den verwirrten Netzen der Schicksale sich heftig bewegen, und offenbart, dass auch die, die etwas weiter sehen, des Glückes oder Unheils nicht mächtig sind und dass beides immer aus 100 kleinen Bewegungen entsteht und fast unpersönlich und anonym in seinem Ursprung sich ausbreitet und sich zurückzieht, während das Leben weitergeht, wie eine Welle. Besonders fein beobachtet ist, wie der Niedergang des Geschlechtes sich vor allem darin zeigt, dass die Einzelnen gleichsam ihre Lebensrichtung geändert haben, dass es ihnen nicht mehr natürlich ist, nach außen hin zu leben, dass sich vielmehr eine Wendung nach innen immer deutlicher bemerkbar macht. Schon der Senator Thomas Buddenbrook muss sich anstrengen, um seinen Ehrgeiz zu befriedigen. Bei seinem Bruder Christian aber hat diese Abkehr vom äußeren Leben zu einer gefährlichen und pathologischen Selbstbeobachtung geführt, die sich auf innere leibliche Zustände erstreckt und ihn mit ihrer quälenden Unerbittlichkeit zugrunde richtet. Auch der Letzte, der kleine Hanno, geht mit nach innen gekehrtem Blick umher, aufmerksam die innere seelische Welt belauschend, aus der seine Musik hervorströmt. In ihm ist noch einmal die Möglichkeit zu einem Aufstieg, freilich einem anderen als Buddenbrooks erhoffen, gegeben. Die unendlich gefährdete Möglichkeit eines großen Künstlertums, die nicht in Erfüllung geht. Der kränkliche Knabe geht an der Banalität und Rücksichtslosigkeit der Schule zugrunde und stirbt am Typhus. Sein Leben, ein Tag dieses Lebens, nimmt einen größeren Raum im zweiten Bande ein. Und so grausam das Schicksal diesen Knaben zu behandeln scheint, auch hier hören wir nur den ausgezeichneten Chronisten, der 1000 Tatsachen bringt, ohne sich zu Zorn oder Zustimmung hinreißen zu lassen. Und neben der kolossalen Arbeit und dem dichterischen Schauen ist diese vornehme Objektivität zu loben. Es ist ein Buch ganz ohne Überhebung des Schriftstellers. Ein Akt der Ehrfurcht vor dem Leben, welches gut und gerecht ist, indem es geschieht. Ende von Thomas Manns Buddenbrooks von Rainer Maria Rilke. Laster und Liebe von Kurt Tucholsky. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im März 2009. Laster und Liebe von Ignaz Wrobel, das ist Kurt Tucholsky, in Die Schaubühne, 25. Dezember 1913. Als neulich die Duncan wieder einmal irgendwo auftreten wollte, machten sie ihr Schwierigkeiten. Sie, die verbündeten Männervereine zur Bekämpfung der öffentlichen Unsittlichkeit. Der Zusammenstoß ist nicht neu. Seit Jahrzehnten toben, von uns betrachtet auf der anderen Seite, Gymnasialdirektoren, Regierungsräte AD, allerhand Menschen herum und schnüffeln. Was geht hier vor? Wir sind in Norddeutschland toleranter geworden. Keine Vendetta bedroht den Verführer eines Bürgermädchens, höchstens der Paragraph 1300 des Bürgerlichen Gesetzbuches und auch der selten genug. Bei den großen Sensationsprozessen schüttelt man in konservativen Parteiblättern bewegt die Häupter. Das Verhältnis wird dort mit biblischen Schimpfnamen belegt und gilt als etwas Außergewöhnliches, als eine Sumpfblume, die dem Pfuhl der Großstadt entsprossen. Lacht nicht! Hierin ist der Großstädter wie der Provinzler. Er kann sich kaum noch denken, dass es andere Ansichten gibt als seine und hat es bitter nötig, über die Anschauungen der Mehrzahl seiner Volksgenossen belehrt zu werden. Denn die Unterschiede sind fundamental. In Berlin eine leicht schmunzelnde Duldsamkeit in sexuellen Dingen, wie sie Angebot, Nachfrage, wirtschaftliche Notwendigkeit und ein für diese Dinge empfänglicheres Judentum hervorgerufen haben. Das ist beileibe kein Vorwurf. Wir wollen weder drüben noch hüben stehen, sondern uns die Sache einmal aus der ersten Etage besehen. Draußen auf dem Land und in den kleinen, größeren und großen Provinzstädten ist der Bürger von einer verblüffenden Intoleranz. Er ist durchaus nicht sittlich. Kenner versichern, dass man sich noch heute sein klein Paris loben könne und andere Provinzstädte nicht nachstünden. Mag sein, die Gegensätze prallen dort schärfer aufeinander. Man gibt mehr aufeinander Acht, man boykottiert, man verweist den nötigen Auspuff der Leidenschaften in schlecht möblierte Zimmer. Die Angst vor dem Skandal ist prophylaktisch tätig. Was das Milieu angeht, so lese man Grete Bayer. Nicht der Mord am Schluss hat diese Atmosphäre von Dumpfheit, schlechter Luft und schmierigem Essgeschirr geschaffen. Zitat: Während des Kaffeetrinkens fing er davon an, wie schade es sei, dass die Hochzeit noch immer nicht stattfinden könne. Er könne nicht ewig mit der Hochzeit warten. Nun begann er zärtlich zu werden. Er bot ihr Eierkognak an. Sie danke, sie trinke keinen. So solle sie ihm wenigstens ein Gläschen einschenken. Damit ging er hinaus, um das Klosett aufzusuchen. Zitat Ende. Liebst sie, so wird's gemacht, und wenn nicht gerade eine Gerichtsverhandlung oder ein falsch adressierter Brief ein Zipfelchen vom Vorhang hochhebt, wir wüssten's nicht. aber die andern wissen's, die andern, die der Widerpart sind. Sie nennen sich zum Beispiel Verband der Männervereine zur Bekämpfung der öffentlichen Unsittlichkeit, haben auch ein Blättchen, Volkswart, und wenn man das liest, möchte man glauben, die Liebe sei zum Teufel gegangen und nur noch der außereheliche Beischlaf übrig geblieben. Die Ausübung desselben soll unterdrückt werden. Jeder Tischler, der Betten verkauft, soll unter den Kuppeleiparagraphen fallen. Nackttänzerinnen werden beschrien. Sittenreine Opern gesucht. In jedem Schundplakat, in jeder Animierkneipe, in jedem scherzhaften Aschbecher für Tuchwarenreisende wird die Hölle gesehen. Masseusen, weibliche Homosexuelle, Unzüchtigkeit, Unzucht, unzüchtige, unsittliche Akte, der Mensch hat's schwer. Von der Düsseldorfer Kunstausstellung wird eine Liste der verfemten Bilder hergestellt, die Integrität der Studentenbude ist zum Dogma geworden und nun geht's los. Auf der einen Seite Keuschheit, dann Prüderie, dann Fanatismus, auf der anderen Spott, Hohn, Satire und beide Male übertrieben. Ich glaube, sie können nicht zueinander kommen, obgleich in den Kerntruppen beider Lager nicht solche Kerle zu sitzen brauchen, wie sie die andern sehen. Drüben sind's beispielsweise Sanitätsräte, Lehrer, Gutsbesitzer, Zitat, ein für die Ehre und das Wohl des deutschen Volkes glühender Gymnasiallehrer, Zitat zu Ende. Hüben mag's im Allgemeinen besser sein, im Allgemeinen, denn die natürliche Freude am Akt und die andere an den Strumpfbändern sollten nur hingehen, wenn sie offen zugestanden werden. Sie werden das nicht immer, und ein Kampf um die Freiheit der Kunst wird hier oft mit Geschäftsinteressen geschickter Verleger vermischt. Das Geschrei steigt zum Himmel. Drüben wird der Sexualakt zum Delikt. Der Frauenleib ist der Anstiftung dringend verdächtig, und Polizei, Obrigkeit und Behörde werden in Bewegung gesetzt gegen Schiebetänze, gegen Wohnungsvermieterinnen, gegen Postkarten, gegen Turnkostüme. Hüben ist die Sexualität ein bisschen zu sehr Religion geworden. Frauen mit einer Reformseele sind für obligatorischen Gottesdienst und Philosophie, Literatur und Kunst werden bemüht, das Ihrige zu tun. Hüben und drüben, sie können zusammen nicht kommen. Ganz ausgeschöpft hat die Sachlage wohl Walter Rathenau in einer kleinen Glosse. Das Missverständnis der Prüderie. Er sagt, Zitat, zwei Gruppen ehrlicher Menschen stehen sich gegenüber und halten einander wechselseitig für Heuchler oder Wüstlinge. Man muss wissen, dass eine große Gattung Menschen von starker und zurückgedrängter Sexualität vor jeder Nacktheit oder Laszivität heimgesucht werden, von Reizen und Erregungen, die sie nicht zu bändigen wissen. Sie können nicht anders denken, als dass die übrigen ihnen gleichgeartet sind. Allein die andere Gruppe, mehr ästhetisch sinnlich als sexual veranlagt, weiß von diesen Vorgängen nichts und kann sie nicht erraten. Sie hält den Unmut ihrer Brüder für Heuchelei und Lüge. Zitat Ende. So ist's. Man lese einmal nach, wie vernünftig der alte Hufeland über diese Dinge geschrieben hat und unter welchen Tobsuchtsanfällen heute eine Diskussion geführt wird, deren Thema seiner ganzen Natur nach überhaupt nicht diskutiert werden kann. Ich habe blonde Haare, du schwarze, soll jeder von uns einen Verein gründen? Hier hat nur die Ökonomie und die Medizin ein Wort zu reden, nur diese. Drüben bei den Männerbünden werden sie oft übersehen. Man sollte da ein wenig mehr Physiologie und Soziologie betreiben. Hüben bei den freien Kunstmenschen ist man nicht so nackt wie die perhorreszierten Akte. Man ist feierlich aufgeregt und niemals so gleichmütig wie jener Polizeimann, der mir einst sagte: »Sehen Sie, eine Zentralstelle gegen den Schmutz in Wort und Bild, Gott, das müssen wir schon haben, damit das Zeug nicht überhand nimmt.« Wir leiden an einer Überschätzung der Sexualität. Wir verwechseln immer noch Analyse mit Darstellung und objektive Begründungen mit Plädoyers. Vor allem mulier tatiat in Ecclesia. Wir lassen ja auch den Angeklagten nicht schwören. Der Schauplatz sei nicht eine Grande Opera der Öffentlichkeit, wo man sich mit schwer unterdrücktem stofflichem Interesse an Arien über Abtreibung, Homosexualität und frigiden Frauen entzückt, sondern das Schlafzimmer. Aber auch hier empfiehlt es sich, ohne Textbuch zu agieren. Über den Bodensee der Sexualität kommt man nur, wenn er zugefroren ist und der Reiter nicht weiß, dass das Feld eigentlich eine Eisdecke ist. Wer sich zu viel auf sich selbst besinnt, ist schwach. Und ich glaube, dieses ganze Geschrei über Sexualität, Erotik, Unsittlichkeit entspringt einem einzigen, dem Mangel an Kraft. Ende von Laster und Liebe. Die Unzüchtigen von Kurt Tucholsky. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im März 2009. Die Unzüchtigen von Ignaz Wrobel, das ist Kurt Tucholsky, aus der Zeitschrift Die Weltbühne vom 14. September 1922. Motto: Wer der Gerechtigkeit folgen will, durch dick und dünn, muss lange Stiefel haben. Habt ihr welche? Habt ihr welche? Ach, meine Lieben, lasset uns mit den Köpfen schütteln. Wilhelm Busch. Eine übereifrige Strafkammer hat dem Verleger Paul Stegemann zwei Gedichtsammlungen von Paul Verlaine und den kleinen Roman »Venus und Tannhäuser« von Aubrey Beardsley beschlagnahmt. Die Revision beim Reichsgericht, 6. Strafsenat, führte zur Verwerfung und förderte folgende Gründe zutage. Zitat: Der Hauptangriff des Angeklagten gegen das angefochtene Urteil richtet sich darauf, dass die künstlerische Bedeutung der beschlagnahmten Schriften die Eigenschaft des Unzüchtigen ausschließe. Das ist nicht zutreffend. Auch ein Künstler oder Dichter von anerkannter Bedeutung kann seine Kunst schänden, indem er sie an anstößige Stoffe wendet. Eine Zote ist nicht darum weniger eine Zote, weil ihr ein Dichter oder Künstler das gefällige Gewand seiner Kunst leiht. Gewiss kann auch ein Wollustrausch für den Künstler oder Dichter die Quelle eines Kunstwerks werden. Wenn aber das Kunstwerk das vorangegangene wollüstige Erlebnis zur Darstellung bringt, so kann es Kunstwerk sein und doch eine unzüchtige Schrift oder Darstellung, und dann fällt es unter die Strafvorschrift, obwohl es ein Kunstwerk ist. Eine krankhaft gesteigerte oder verbildete Geschlechtlichkeit, deren Empfinden sich mit dem der weit überwiegenden Mehrheit der Volksgenossen in Widerspruch setzt, kann nicht beanspruchen, dass sich nach ihr die Auslegung des Paragraphen 184 wandle. Mag auch manchen Künstlern, Schriftstellern, Verlegern der Sinn für die Auffassung verloren gegangen sein, die zu einem gesetzlichen Schutze der Volksgenossen gegen die Verbreitung anstößiger Schriften oder Darstellungen geführt hat, und mag sich aus ihren Kreisen neuerlich auch immer lauter der Anspruch vordrängen, dass sich die reinlich Empfindenden nach der kleinen Minderheit zu richten hätten. Zitat Ende. Das ist eine Ungehörigkeit. Das Reichsgericht war nicht gefragt, ob eine Minderheit, die es niemals begriffen hat, unreinlich empfindet oder nicht, sondern es war gefragt, ob das Verbot dreier Kunstwerke zu Recht bestehe. Seine Antwort ist ein Versager. Eine Dummheit ist nicht darum weniger eine Dummheit, weil ihr ein Richter das gefällige Gewand seines roten Talars leiht. Und es ist nicht nur kulturell bekämpfenswert, sondern auch juristisch falsch, wenn dieser Senat ehemaliger Chorstudenten die guten Sexualsitten für seine kleine Kaste beansprucht. Zunächst einmal ist keineswegs nur eine Minderheit der vernünftigen Meinung, dass die Kunst sich auch des sexuellen Stoffes, ja sogar unter Umständen auch der Zote bemächtigen dürfe. Selbstverständlich ist eine Zote bei Goethe keine einfache Zote mehr. Sie ist das höchstens in den Augen von Leuten, die im Wirtshaus an der Lahn ihre Ausbildung für den Verkehr mit Frauen genossen haben. Der Künstler hat nicht vorher beim Reichsgericht anzufragen, ob er ein vorangegangenes, wollüstiges Erlebnis zur Darstellung bringen dürfe oder nicht. Wer überhaupt eine solche Sprache führt, ist nicht legitimiert, über Kunstwerke irgendwelche Urteile abzugeben. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder das Reichsgericht empfindet als seine Aufgabe, nur dem tatsächlich bestehenden Kulturzustand zu seinem Recht zu verhelfen und somit auszusprechen, was ist. Dann hat es eine Fehlaussage gemacht. Denn, ganz abgesehen davon, dass man über solche Dinge nicht zahlenmäßig abstimmen kann, hat die etwa vorhandene Minorität das volle Recht, auch juristisch vorhanden zu sein und ihre Anschauungen und Meinungen über solche Dinge unterliegen so wenig der Beurteilung des Reichsgerichts wie die der Majorität. Festzustellen wäre dann nur, dass beide Anschauungen im Volke vertreten sind und das Reichsgericht hätte aufgrund der vorhandenen Dualität einen Kompromiss zu schließen. Es ist ganz und gar ungehörig, wenn das Reichsgericht bei dieser Art Auslegung einen Teil der Volksgenossen als nicht existent betrachtet. Die andere Möglichkeit, dass das Reichsgericht sich über das Volk stellt und durch seinen Spruch einen wünschenswerten Standpunkt stabilisiert. War es so gemeint, dann hat es daneben gegriffen, denn dann hat es sich mit Aplomb auf die falsche Seite gestellt und eine schmierige Sittlichkeit bejaht, die das Feigenblatt dem Bidet vorzieht. Wo die Unkultur zu suchen ist, steht für einen, der das Gebiet beherrscht, außer Frage. Aber diese zweite Anschauung lehnen wir ab. Wir halten das Reichsgericht mit seinen so vorgebildeten Richtern für keineswegs kompetent, uns kulturelle Lehren zu erteilen. Ein Gericht, das in den großen politischen Strafprozessen Fehlschlag auf Fehlschlag tut, das in diesen Dingen wegen seiner politischen Haltung das Vertrauen des Volkes völlig verloren hat. Ein Gericht, dessen Beamte während ihrer Lehrzeit in den Händen politisch hetzender Professoren sind, Richter, die sich dauernd kastenmäßig abschließen und selbst bei ehrlichem Willen nicht mehr fähig sind, über die engen Grenzen ihres Standes herauszublicken, Angehörige einer ökonomischen Schicht, die deren Gebräuche für die ewigen sittlichen Gebote halten, sie sind nicht die Lenker und Leiter des Volkes. Wir verbitten uns derartig provozierende Urteile. Der Spruch des Reichsgerichts vom 19. Juni 1922 ist ein Fehlspruch und eine politische Gefahr. Die beteiligten Künstlerverbände sollten mit der äußersten Schärfe gegen eine richterliche Auffassung vorgehen, die Herrn Brunner so willkommen sein mag, wie sie die Kunst schädigt. Das Reichsgericht ist nach seiner Meinung über die Zeit nicht gefragt worden, aber es hat eine ungehörige Antwort gegeben. Wir weisen sie zurück. Ende von Die Unzüchtigen.